Kapitel 07. In seinem Tagebuch lässt Charnö seiner antideutschen Gesinnung freien Lauf. Ich bin angeekelt von Deutschland, seiner Führung, seiner Handlungsweise. Sie haben uns belogen und betrogen. Und heute wollen sie uns in ein Abenteuer ziehen, welches wir nicht gewollt haben und welches das Land und das Regime kompro. Ich weiß nicht, ob ich für Italien den Sieg oder die Niederlage mitieren kann. Deutschlands wünschen soll Montag, den 14. August 1939, Staatssekretär V. Weizsäcker lässt den hauptsächlich interessierten deutschen Missionen ein Telegramm zugehen, in dem es heißt, bitte von dort aus kein Gespräch über deutsche und polnische Erklärung suchen. Wenn sie darauf angesprochen werden, bittet der Herr Reichsaußenminister auszuführen, dass die polnische Mitteilung ein neuer Beweis für die größenwahnsinnige, einen Konflikt suchende Politik der polnischen Machthaber ist. Wenn Polen jetzt die Haltung eines Amokläufers einnehme, so werde es die Verantwortung und die Folgen zu tragen haben. Wir könnten nicht verstehen, wenn sich noch weiterhin Mächte fänden, die bereit wären, einer derartigen irrsinnigen Politik Vorschub zu leisten oder sie gar zu ermuntern und damit die Verantwortung mit zu übernehmen. Stern, Adab 7S53, Außenminister Beck antwortet der englischen Regierung, dass er sich voll der Notwendigkeit bewusst sei, die englische Regierung jeweils eingehend und rasch informieren zu müssen, doch hätte er in der Angelegenheit der polnischen Zollinspektoren sofort handeln müssen. Freund 3, S15, Stern 229, 14 August 1939. Lord Halifax schreibt an den polnischen Botschafter in London, es sei ihm jetzt möglich gewesen, den Entwurf des anglo-polnischen Vertrages, den er ihm am 10.8. übersandt habe, zu lesen. Man sei bereit, in der Diskussion über diesen Vertrag fortzufahren und schlägt für den Beginn der Unterredungen den 16. August vor. Es seien ihm viele Änderungen aufgefallen gegenüber dem Entwurf, den er Halifax am 6. April vorgelegt habe. Der einzige Punkt, den er im Augenblick erwähnen möchte, sei der, dass die Liste der Staaten in dem von der polnischen Regierung vorgeschlagenen geheimen Protokoll Rumänien nicht einschließe. Es schließe aber die baltischen Staaten ein, die bei den Verhandlungen im April nur sehr flüchtig erwähnt worden seien. DBFP 6 Nummer 661, Stern Staatssekretär V. Weizsäcker notiert in einer Aufzeichnung für den Reichsaußenminister, dass er dem heute aus London eingetroffenen Botschafter V. Dürksan auftragsgemäß eröffnet habe, dass er nicht ohne ausdrückliche Weisung nach London zurückkehren solle. Bezüglich der Beurteilung der englischen Haltung in der deutsch-polnischen Frage, habe er die in seiner Berichterstattung an das Auswärtige Amt eingenommene Ansicht wiederholt. Aus dem Schlusssatz geht hervor, dass der Reichsaußenminister darüber orientiert war, dass ihm V. Dürksan nichts Neues berichten konnte und erklärt sich daraus zum Teil die ihm in Nürnberg vorgeworfene Tatsache, dass er ihn nicht empfangen hat. Adab 7S53, Sternbotschafter Henderson berichtet in einem längeren Schreiben an Lord Halifax über seine Unterredung mit Botschafter Attolico, der von dem Treffen des Grafen Charnö mit Ribbentrop zurückgekehrt sei. Dieser sei sehr aufgeregt gewesen und habe gesagt, dass das ganze Ziel von Charnös Besuch durch ein neues Ereignis zerstört wurde, nämlich durch die Noten, die am 9. und 10. August zwischen der deutschen und der polnischen Regierung gewechselt worden seien. Es wäre Charnös Absicht gewesen, die Danziger Dinge auszugleichen, aber jetzt könne die italienische Regierung in Anbetracht des Satzes der polnischen Not, dass Polen jede zukünftige Einmischung der deutschen Regierung als einen Angriffsakt auslegen würde, gar nichts mehr tun. Er habe erklärt, dass erstens die deutsche Regierung begonnen hätte, eine steife Not an Polen zu senden und zweitens, dass es nicht nur hieß deutsche Einmischung, sondern deutsche Einmischung, die den polnischen Recht und Interessen schädlich ist und dass die polnische Regierung nicht ruhig zu Tenn sehen könne, wie ihre Stellung in Danzig einseitig unterminiert würde. Dazu habe Attolico erwidert, dass Hitler niemals eingestehen würde, dass er kein Recht habe, für die Rechte der Deutschen außerhalb des Reiches einzutreten, zumal Deutschland, bevor die Beziehungen schlecht wurden, immer direkt mit Polen über 230-14 August 1939 Danzig in Verbindung gestanden sei. Attolico habe eingestanden, dass die juristische Position Polens korrekt sei, aber die Not hätte ohne die Herausforderung des letzten Satzes enden müssen. Aber alles dies sei nicht so wichtig als Folgendes, wenn nicht irgendetwas geschehe, und zwar bevor Hitler Gelegenheit habe, seine nächste öffentliche Rede zu halten, würde man unvermeidlich in einen Krieg hineingleiten. Attolico hätte anerkannt, dass SMR keinen Zoll von der Stellung, die sie eingenommen habe, weichen könne. Ferner sei es psychologisch Wahnsinn anzunehmen, Hitler sei durch die Friedensfront eingeschüchtert. Man hätte einen großen Fehler gemacht, weil man nicht sofort alle russischen Bedingungen angenommen hätte. Hitler sei anscheinend die Tatsache bekannt, dass die polnische Regierung den britischen und französischen Regierungen nicht den Inhalt ihrer Antwort vom 10. August mitgeteilt habe. Dies verschlimmere die Lage, da Hitler glaube, Polen handle eigenmächtig ohne Rücksicht auf England und Frankreich. Attolico meinte, es sei nichts verloren gewesen, wenn die Polen 24 Stunden gewartet hätten, um vorher England und Frankreich zu konsultieren. Am Schluss seines Briefes an Halifax schreibt Henderson, dass es ein schlechtes Zeichen sei, dass die deutsche Presse gestern erstmals von deutscher Ehre geschrieben habe, was andeute, dass Hitler die Angelegenheit zu einer Prestigefrage GI, DBFP 6 Nummer 662, macht habe. Von Sternbotschafter Henderson berichtet Lord Halifax über sein Gespräch mit dem polnischen Botschafter. Nach seinen Informationen sei Hitler wütend geworden durch den Satz wegen der Aggression in der polnischen Antwort vom 10.8. an die deutsche Regierung. Dies habe die ganze Absicht des Ciano-Besuches verdorben, der dazu dienen sollte, die ganzen Spannungen zu vermindern. Es war nicht eine Frage Recht oder Unrecht, sondern von Fakten und ihren Wirkungen. Lipski habe geantwortet, dass eine Überredung bei den Deutschen nutzlos sei und der einzige Kurs der wäre, ihnen die Zähne zu zeigen. Er habe ihm zugestimmt, aber gesagt, dass man standhaft Nein gesagt habe zu den Diktatoren im März, und dass, wenn man den Krieg vermeiden wolle, man es nicht einfach dabei belassen könne. Hitler habe den unbegrenzten Glauben an seine Armee, und wie immer er dem Krieg abgeneigt sein möge, würde er lieber kämpfen als sich unterwerfen, sei es einem Wink oder einer Demütigung. Das wäre das große Risiko, und DSMR könnte nicht von ihrer Haltung abweichen. Sein Eindruck wäre, dass Italien Deutschland wenn auch widerstrebend freie Hand in Bezug auf Danzig gegeben hat, und dass daher eine Intervention durch Mussolini in diesem Jahr nicht erhofft werden könne, während Hitler, wenn auch fälschlich, fürchte, dass es die Polen wären, die ihn schlecht behandelt hätten, also nicht umgekehrt. 231-14 August 1939. Es war eine Frage der Tatsachen, nicht dessen, was vernünftig oder richtig war. Wenn daher der Frieden erhalten oder wenigstens Zeit gewonnen werden sollte, so wären es nur die Polen selbst oder die französische Regierung, welche bei all den Presseangriffen auf England eigenartigerweise verschont geblieben war, die mir in der Lage schien, einen Schritt zu tun, welcher vielleicht die Waagschale vom Krieg dem Frieden zuneigen könnte. Der polnische Botschafter wies auf die Schwierigkeiten seiner Regierung und seiner eigenen hin, etwas zu tun. Ich stimmte zu, führte aber aus, dass sogar Polens Sache gestärkt werde, wenn es aufzeigen könnte, dass Polen nichts im Versuch ließ, Europa auf Polens Kosten vom Krieg zu bewahren. Herr Lipski schien durch dieses Argument beeindruckt zu sein und nicht abgeneigt, wenn sich die Gelegenheit böte, möglichst durch Göring den Kontakt zu erneuern, DBFP 7 Nummer 12, Stern der Sekretär der britischen Delegation für die britisch-französischen Generalstabsbesprechungen, Cornwall Jones, übersendet dem französischen Militärattaché in London, General Lelon Gesetz, eine Aufzeichnung des britischen Generalstabs über die Frage etwaiger Luftbombardierungen. SDB Nummer 47, Stern der deutsche Botschafter in Moskau enthält Anweisung, sich für Dienstag bei Molotow anzumelden. Ferner wird er beauftragt, bei der russischen Regierung der am 11.8. gemeldeten Version des englischen Militärattaches entgegenzutreten. Wähle Russland die englische Seite, so stünde es in der Tat wie 1914 isoliert Deutschland gegenüber. Wähle es die Verständigung mit uns, so erreiche es die gewünschte Sicherheit, für die man Garantien zu geben bereit sei. ADAP 7S50, Stern Moskau. Der Reichsaußenminister übersendet dem deutschen Botschafter in Moskau die Information für seine Aussprache mit Molotow. Die Information solle er wörtlich vorlesen und öffentlich, um eine Unterredung mit Stalin selbst nachsuchen. Eine Unterredung mit diesem wäre Voraussetzung für seinen, des Reichsministers Besuch in, SDB Nummer 48, Stern. In der dritten Sitzung der Militärmissionen wurden die Fragen Woroschilos nicht immer zu dessen Zufriedenheit beantwortet. Dieser wollte auch wissen, wie 232-15 August 1939 man sich das Vorgehen der sowjetischen Armeen angesichts der Tatsache vorstelle, dass keine gemeinsame Grenzen mit Deutschland, Frankreich und England habe. Er erhielt aber nur ausweichende Antworten. Er machte klar, dass ohne russisches Durchmarschrecht jede erfolgreiche Kriegsführung illusorisch sei und dass also diese Frage zuallererst geklärt werden müsste. Polen und Rumänien müssten daher zuerst befragt werden. Die westlichen Missionen meinten, man könnte deren Antworten als positiv unterstellen. Damit gab sich Woroschilo nicht zufrieden, sondern verlangt völlige Klarheit. Die westlichen Missionen unterrichteten noch in der Nacht ihre Regierungen von Freund 3, S8289, der neuen russischen Forderung. Stern am 14. August bearbeitet er, Graf Czarnö, Mussolini volle 6 Stunden. Dabei legte er auch die in seinem Ministerium zusammengestellten Dokumente vor, aus denen sich eindeutig ergab, dass eine Vereinbarung über eine mehrjährige Friedensperiode bestand und dass die deutsche Regierung bisher nichts über ihre Absichten mitgeteilt hatte. Nun schien der Duce einzusehen, dass man nicht mit geschlossenen Augen an der Seite Hitlers kämpfen dürfe. Siebert, S251, Stern. Mussolini entwarf eine Not, die er nach Prüfung der Berichte über Czarnös Salzburger Besprechungen der Reichsregierung zugehen lassen wollte. Er brachte darin zum Ausdruck, dass sich nach seiner Meinung der polnische Konflikt nicht lokalisieren lasse, dass aber Italien für eine europäische Auseinandersetzung noch nicht gerüstet sei und dass er glaube, dass sich der polnische Konflikt noch mit friedlichen Mitteln vermeiden lasse. Freund, BD3S45, Dienstag, den 15. August 1939. Der deutsche Generalkonsul in Posen teilt mit, dass die Theologische Hochschule der Evangelischen Kirche zum 1.1.1940 geschlossen würde. DWB 2 Nummer 411, Stern. Der Geschäftsträger der deutschen Botschaft in Warschau befürchtet Gefahren für die deutsche Minderheit in Polen im Falle eines Kriegsausbruches und schlägt vor, dass über der polnischen Bevölkerung in einem solchen Falle flugiblätete Flugzeugen abgeworfen werden sollen, in denen vor Gewalttaten an Leben und Eigentum der deutschen Bevölkerung gewarnt wird. Er aus, Adab 7S56, 233, 15 August 1939 Staatssekretär V. Weizsäcker empfing den französischen Botschafter Colindre zu einer Aussprache über die polnische Frage. Der etwas längere Bericht Colindres, der von Weizsäckers Bericht nicht abweicht, endet mit folgenden Ratschlägen an seine Regierung, DB Nummer 49, 2. 1. Absolut fest zu bleiben und eine absolut geschlossene Front aufrecht zu erhalten, da jedes Nachgeben oder auch nur Anschein eines Nachgebens dem Krieg Tür und Tor öffnet und ferner bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf den Automatismus des militärischen Beistands nachdrücklichst hinweisen, die militärischen Kräfte der Verbündeten, und insbesondere die unseren, auf gleicher Höhe mit denen Deutschlands, welch letztere sich ständig vermehren, zu halten. Es ist von maßgeblicher Bedeutung, dass wir zumindest das vorher bestehende Kräfteverhältnis 3.4.5. aufrechterhalten, und dass wir nicht den Eindruck erwecken, dass wir zurückweichen, den Abschluss des Vertrages mit der Sowjetunion auf das Äußerste zu beschleunigen. Ich kann nicht eindringlich genug darauf bestehen, dass der Abschluss dieses Vertrages für das Reich ein psychologischer Faktor erster Ordnung ist. Ist auch im Original ausgelassen. Warschau den Rat zu geben, doppelt vorsichtig zu sein und alles zu tun, um örtliche Zwischenfälle zu vermeiden, FGB Nummer 194, Stern in einem zweiten Bericht führte er aus, gleichzeitig ist es wesentlich, dass wir uns im Hinblick auf den Umfang der militärischen Maßnahmen des Reiches nicht von der deutschen Mobilmachung zuvorkommen lassen. Gerade dadurch, dass wir uns auf militärischem Gebiet auf gleicher Ebene wie dem Reiche bewegen, werden wir dasselbe am wirksamsten von unserem Entschluss, unsere gegenüber unseren polnischen Verbündeten eingegangenen Verpflichtungen zu halten und gegebenenfalls demselben unverzüglich zu Hilfe zu eilen, überzeugen können. FGB Nummer 195, Stern Außenminister Barnett gibt einen dramatischen Bericht über die Schwierigkeiten, die für die Delegationen der Westmächte durch die russischen Forderungen entstanden sind, Barnett, S251F. Ich befand mich in meinem Zimmer im Quai d'Orsay, als ich in der Nacht vom 14. zum 15. August gegen 5 Uhr morgens an meine Tür klopfen hörte. Es war der Beamte von der Chiffrierabteilung. Ich habe mir erlaubt, Sie zu wecken, sagte Ihnen diesen Drahtbrief zu bringen, der mir sehr wichtig erscheint in Zier der Tat. Es handelte sich um die Moskauer Militärbesprechungen vom Vortag. UN-Unterhändler hatten Marschall Woroschilo die Frage vorgelegt, wie er die Streitkräfte der UdSSR zu verwenden gedenke. Dieser hatte daraufhin zuerst 234 selbst eine Frage gestellt, haben Großbritannien und Frankreich die Zustimmung Polens und Rumäniens für einen Durchmarsch der russischen Truppen durch ihr Hoheitsgebiet erhalten? Unsere Delegierten hatten erwidert, dies sei eine politische Frage, die ihre Kompetenzen überschreite. Doch hatten sie weiter sofort erklärt, dass dies kein Grund zur Unterbrechung der Besprechungen sei. Die UdSSR könnte dem angegriffenen Land durch Lieferung von Kriegsmaterial und durch Unterstützung in der Luft zu Hilfe kommen. Was die sowjetische Infanterie betreffe, so werde Polen sich an sie wenden, sobald die Deutschen einmarschiert seien. Die russische Delegation hatte indessen diesen Standpunkt nicht angenommen. Nach einer Stunde Beratung hatte sie folgende Fragen vorgelegt. Zunächst wünschte sie zu wissen, ob die sowjetischen Streitkräfte das Recht hätten, über Wilna und Galizien polnischen Boden zu betreten, und ob sie desgleichen auf rumänischem Hoheitsgebiet erst dienen könnten. Sie stellte fest, dass diese politische Frage von Frankreich und Großbritannien eiligst mit den Regierungen Polens und Rumäniens besprochen werden müsse. Sie bedauerte, dass man ihr gegenwärtig keine Antwort erteilen könne. Unter diesen Bedingungen könne sie ihrer Regierung nicht empfehlen, sich in ein so offenkundig zum Scheitern verurteiltes Unternehmen einzulassen. Endlich ersuchte sie Großbritannien und Frankreich, ihr diese Frage schnell zu beantworten. Inzwischen erklärte sie sich bereit, die Besprechungen über die Pläne zu einer militärischen Zusammenarbeit gegen einen deutschen Angriff in Europa fortzusetzen. Marschall Woroschilo wäre bereit, seine Pläne darzulegen, sobald die Antwort auf die vorherige Frage des Truppendurchmarsches eingegangen sei. Stern Außenminister Barnett ließ auf das nächtliche Telegramm hin den polnischen Wodzdiawter Lukasiewicz aus seinem Urlaubsort an der Bretonistin-Küste zurückholen und sagte ihm, Beck solle den Einmarsch der russischen Infanterie in Polen für den Kriegsfall gestatten. Sonst sei alles zu befürchten, einschließlich eines deutsch-russischen Einverständnisses gegen Warschau. Lukasiewicz entgegnete, Beck wird seine Zustimmung nicht zu einer russischen Besetzung der Gebiete geben, die wir den Russen 1921 wieder abgenommen haben. Wären Sie als Franzose damit einverstanden, dass Elsass-Lothringen durch Deutsche geschützt würde? Ich sagte, bestimmt nicht, doch vergessen Sie nicht, dass Sie im Osten und Westen zwei Großmächte zu Nachbarn haben. Sie stehen jetzt in einer Kraftprobe mit Deutschland, die Sie zwingt, sich die sowjetrussische Unterstützung zu sichern. Vor 3 Tagen hat Hitler Burkhardt erklärt, er werde Polen in 3 Wochen mit seiner mechanisierten Armee, von der Sie nicht einmal eine Vorstellung hätten, niederschlagen. Lukasiewicz erwiderte, im Gegenteil, die polnische Armee wird vom ersten Tage an nach Deutschland eindringen. Hierauf erklärte ich wünsche es lebhaft. Beantworten Sie, Barnett, S252F, 235, 15 August 1939 inzwischen sofort und bejahend das sowjetrussische Ersuchen. Wir legen der Sache eine grundsätzliche Bedeutung bei. Denn vom Erfolg unserer Verhandlungen hängt Krieg oder Frieden ab. Der Botschafter versprach mir, er werde mein Ansuchen nach Warschau genau weiterleiten. Er gab mir aber zu verstehen, dass Becks Antwort fast mit Sicherheit verneinend sein werde. Meine Unterhaltung mit dem Botschafter hatte mir nur wenig Hoffnung gelassen. Ich traf mich anschließend gleich mit Daladier, und es wurde beschlossen, dass unser Warschauer Militärattaché, General Müsse, der sich in Paris aufhielt, noch am selben Tage abreisen solle, um beim polnischen Generalstab zu intervenieren. Ich beauftragte desgleichen Noel in Warschau, unsere Aktion zu unterstützen. Durch einen zweiten Drahterlass ersuchte ich außerdem UN-Serenbotschafter in Warschau, Beck, aufzusuchen, damit dieser erfahre, dass seine Ablehnung ihm die Verantwortung für einst die Eitern der Militärbesprechungen mit allen hieraus entstehenden Folgen aufbürden werde. Dem französischen Botschafter Noel, der den Auftrag Barnitz ausführen wollte, antwortete Außenminister Bied, das ist eine neue Teilung, die wir unterzeichnen sollen. Wenn wir schon geteilt werden sollen, so werden wir uns wenigstens verteidigen. Nichts gibt uns die Garantie, dass die Russen, wenn sie erst einmal im Osten unseres Landes festgesetzt sind, auch wirklich am Kriege teilnehmen werden, Noel, S-393, Sterngesicht zu verlieren. Der hohe Lord Halifax schreibt an Botschafter Ken ARD in Warschau, Kommissar wird dem polnischen Generalbevollmächtigten einen gewissen Bericht seiner Unterhaltung mit Hitler gegeben haben, aber wir zweifeln, ob er den Abschnitt über Getreide und Holz und die freie Hand im Osten erwähnt haben wird. Bitte geben Sie Oberst Beck den allgemeinen Sinn der Inhaltsangabe und sagen Sie, dass, während vieles in Hitlers Haltung eine Auslegung seiner Absichten bestätigt, ich den Eindruck habe, dass er noch unentschieden ist und bemüht, den Krieg zu vermeiden und zurückzuhalten, wenn er dies tun kann, ohne sein da eine Möglichkeit besteht, dass er die Angelegenheit nicht gewaltsam vorantreibt, ist es offensichtlich wesentlich, ihm keinen Vorwand zum Handeln zu geben, ob Besprechungen über Danzig zu irgendeinem Zeitpunkt möglich sein mögen oder nicht. Deshalb scheint es von allergrößter Bedeutung danach zu streben, die lokalen Streitfragen sofort zu lösen und nicht Fragen des Verfahrens und des Gesichtes, in Danzig ein Hindernis sein zu lassen. Es erscheint auch wichtig, dass die polnische Regierung jede Anstrengung unternehmen sollte, ihre Presse zu zügeln, selbst angesichts einer deutschen Pressekampagne, und ihre Bemühungen zu verstärken, Angriffe auf die deutsche Minderheit zu verhüten, während der gegenwärtige Zeitpunkt für Verhandlungen über allgemeine Fragen im Gegensatz zu örtlichen Differenzen nicht geeignet sein. 236/15 August 1939 Mark, würde die polnische Regierung nach meinem Urteil gut daran tun, weiterhin klar herauszustellen, dass, vorausgesetzt, wesentliche Dinge können sichergestellt werden, sie jederzeit bereit ist, die Möglichkeit von Verhandlungen über Danzig zu untersuchen, falls eine Aussicht auf Erfolg besteht. Ich betrachte eine solche Haltung als wichtig vom Gesichtspunkt der Weltmeinung. Ehe Sie in obigem Sinne mit Herrn Beck sprechen, stimmen Sie sich bitte mit Ihrem französischen Kollegen ab, der allgemein ähnlich gehaltene Anweisungen empfangen wird, damit Sie gegenüber Oberst Beck annähernd auf der gleichen, DBFP 7 Nummer 4, Linie liegen. Dieses Telegramm hat das Institut für Zeitgeschichte, München auszugsweise als Nummer 5 neben 7 anderen in den Anhang seines Sonderdrucks, David L. Hoggan und die Dokumente aufgenommen. Da eine Möglichkeit besteht, dass er, Hitler, die Dinge nicht forciert, so ist es offensichtlich von größter Bedeutung, ihm keinen Grund zum Handeln zu liefern, ob nun Gespräche über Danzig in einiger Zeit möglich sind oder nicht. Es scheint daher von äußerster Wichtigkeit zu sein, sich um eine sofortige Lösung der örtlichen Probleme zu bemühen, wobei man sich von Verfahrens- oder Prestigefragen in Danzig nicht aufhalten lassen sollte. Ebenso wichtig dürfte es sein, dass die polnische Regierung jede Anstrengung unternimmt, um die eigene Presse zu mäßigen, selbst angesichts einer deutschen Pressekampagne, und ihre Bemühungen intensiviert, Angriffe auf ihre deutsche Minderheit zu verhindern. Zwar mögen Verhandlungen über allgemeine Fragen, anders als über lokale Differenzen, im Augenblick inopportun sein, doch täte die polnische Regierung nach meiner Ansicht gut daran, weiterhin klarzumachen, dass sie, die Sicherung lebenswichtiger Interessen vorausgesetzt, jederzeit bereit ist, die Möglichkeit von Verhandlungen über Danzig zu prüfen, sofern Aussicht auf Erfolg besteht. Die 8 Dokumente sollen offenbar beweisen, dass England alles getan habe, um eine polnische Verhandlungsbereitschaft herbeizuführen. Dem klar prüfenden Leser wird es aber nicht schwer fallen, festzustellen, dass in diesem Dokument wie in den 7 anderen auch die scheinbar positiven Argumente durch entsprechende negative oder diplomatische Verklausulierungen völlig entwertet werden, wobei noch berücksichtigt werden muss, dass es sich nur um Weisungen für den Botschafter handelt, die natürlich der so antideutsch und pro-polnisch eingestellte Ken ARD nach seinem Ermessen so geformt hat, dass sie für die anspruchsvollen polnischen Seelen auch wirklich geeignet waren. Außerdem ist es gar nicht ausgeschlossen, dass solche Telegramme, wenn sie auch nicht viel wiegen, von vornherein fabriziert wurden, um notfalls als Alibi dienen zu können. Das ist bei dem vorstehenden Telegramm offensichtlich der Fall, wie der in der Übersetzung des Instituts weggelassene bedeutsame Satz beweist. Ich betrachte eine solche Haltung als wichtig vom Gesichtspunkt der Weltmeinung. 237/15 August 1939 Botschafter Henderson teilt Sir Cadogan mit, dass er die Absicht habe, nach Salzburg zu einem Motorradrennen zu fahren und dabei zu versuchen, mit Ribbentrop sprechen zu können. Mein eigenes Gefühl ist, dass, wenn vor Ende des Monats, möglichst vor dem 27. August, irgendjemand entweder Polen oder die Franzosen, aber wahrscheinlich die Ersteren nicht zu Hitler gesagt haben, lasst uns im Interesse der Humanität die Danzig-Frage auf Eis legen, bis die Atmosphäre beruhigt genug ist, sie richtig und vernünftig zu diskutieren, werden wir entweder in den Krieg treiben oder am besten noch uns gegenüberstehen sehen einer Danzig-Abmachung in einer gänzlich ungünstigen Atmosphäre. Wir können nicht nachgeben und ich befürchte zu glauben, dass Hitler auch nicht anders kann, wenn er mit seinem Programm durchdringen kann, ohne einen ersten Anstoß von beteiligter Seite. Wenn Hitler sich weigert, solch einen Vorschlag anzunehmen, dann wird die größte Schuld auf ihn kommen und sein Krieg ungerechtfertigt sein, besonders in den Augen seines eigenen Volkes. DBFP 7 Nummer 15, Botschafter Ken ARD antwortete umgehend, dass Herr Beck ebenfalls glaube, dass Hitler wahrscheinlich immer noch unentschlossen über sein Vorgehen sei. Er stimme zu, dass man sich bemühen solle, die lokalen Probleme in Danzig und die Wirtschaft Laeken vor den politischen Fragen rasch zu lösen. BBB Nummer 51, Stern Staatssekretär V. Weizsäcker empfing den britischen Botschafter Henderson zu einer Aussprache. Botschafter Henderson ergänzt in einem besonderen Brief an Lord Halifax seinen Bericht über seine Rücksprache mit Staatssekretär V. Weizsäcker. DB Nummer 50, DB Nummer 51, Stern Churchill kehrte von einer zehntägigen Besichtigung der französischen Ostbefestigungen zurück. Er hatte mit den französischen Offizieren, darunter mit General Gamelin militärische Fragen besprochen und berichtete dem Kriegsminister, und vielleicht noch einigen anderen Ministern, die französische Front kann nicht überrumpelt werden. Sie kann an keiner Stelle durchbrochen werden, außer durch einen Angriff, der gewaltige Blutopfer erfordern und so viel Zeit beanspruchen würde, dass sich die allgemeine Lage während seines Verlaufs verändern würde. Das nämlich gilt, wenn auch in weniger hohem Grade, von der deutschen Frontseite. Die Flanken dieser Front ruhen dagegen auf zwei kleinen neutralen Staaten. Die Haltung Belgiens gilt als höchst unbefriedigend. Gegenwärtig bestehen zwischen den Franzosen und den Belgiern keinerlei militärische Beziehungen. Churchill, I. S. 463, 238, 15 August 1939 Botschafter V. Dürksan suchte in seinem Urlaub den italienischen Botschafter Attolico auf. Dieser sagte ihm, dass bei den Besprechungen in Salzburg Beschlüsse gefasst worden seien, die leicht einen Krieg zur Folge haben könnten. Man sei dabei von der unzutreffenden Voraussetzung ausgegangen, dass England nicht mitmachen werde. Herr V. Dürksan gab seinem Zweifel an der Richtigkeit dieser Darstellung Ausdruck, da eine Teilnahme Englands bei einem solchen Konfliktfall sicherlich in Betracht gezogen worden wäre. ID mutmaße, dass die Niederschrift über die Unterredung nach dem 18.08.39 gefertigt wurde. DM2 Nummer 26, Stern in der Sitzung der Militärmissionen trägt Marschall Woroschilow die sowjetischen Pläne vor. Danach könne die Sowjetunion auf dem europäischen Kriegsschauplatz 120 Infanteriedivisionen, 16 Kavallerie-Divisionen, 5000 schwere Geschütze, 1000 Panzer und mindestens 5500 Flugzeuge einsetzen. Polen müsse 40-50 Divisionen aufbringen und die Erlaubnis geben, dass sowjetische Land- und Luftstreitkräfte in Polen operieren dürfen. Auch die baltischen Staaten müssten die Erlaubnis zur vorübergehenden Besetzung verschiedener Stützpunkte in ihren Staaten erteilen. Die weitergehenderen Forderungen zu erörtern hat schon deswegen keinen Zweck, weil die Verhandlungen scheiterten, obwohl es interessant wäre, die Eiertänze der verschiedenen Missionen kennenzulernen. Festzuhalten ist aber unter allen Umständen, dass auch Woroschilow feststellte, dass Polen ohne russische Hilfe in 14 Tagen vernichtet sein könne. Freund, BD3S91FF, Sternbotschafter von der Schulenburg berichtet noch in der Nacht telegrafisch über seine Aussprache mit Molotow. Am folgenden Tag sandte er zwei ausführliche Berichte. ADAP 7S63, DB Nummer 52, Sternbotschafter Henderson berichtet an Lord Halifax, dass ihm der italienische Botschafter heute Morgen gesagt habe, dass er nach Rom beordert worden sei und heute Nachmittag abreise. Er habe ihm gesagt, dass es der beste Dienst wäre, den er dem Frieden leisten könnte, Signor Mussolini klar zu verstehen zu geben, dass die britische Regierung nicht einen Fingerbreit von ihrer wertigen Position abweichen könnte. Falls Deutschland seine Zuflucht zur Gewalt nehme, würden wir mit Gewalt antworten. Wenn wir überzeugt sein könnten, dass die Achsenmächte wirklich friedliche Lösungen wünschten, würden wir bereit sein, die strittigen Probleme zu diskutieren. Attolico habe erwidert, dass Italien gegen 239-15 August 1939 in gleicher Weise so an Deutschland gebunden wäre, dass es ebenfalls nicht weichen könnte, und gerade diese Tatsache machte es umso dringender erforderlich, dass die britische und italienische Regierung zusammenarbeiteten, um den Frieden zu erhalten. Dieser habe Henderson gesagt, dass er seiner Regierung ebenso klar zum Bewusstsein bringen solle, dass Hitler nicht durch eine Friedensfront eingeschüchtert werden könne. Diese wäre nicht Selbstzweck. 4 Monate und mehr wären verstrichen, seit man begonnen habe, diese Friedensfront aufzubauen und Hitler betrachte sich bereits als gedemütigt durch das erzwungene Verharren in Untätigkeit. Irgendetwas müsse schnell getan werden, denn er würde nicht unbegrenzt lange warten. Attolico habe noch gefragt, ob sich der Premierminister nicht in der Lage sehen würde, einen Schritt in Verbindung mit Signor Mussolini zu unternehmen, wenn dieser es vorschlüge. Er habe ihm geantwortet, dass dies von seiner Form und seinem Tenor abhinge. DBFP 7 Nummer 5, Stern. Dafür erhielt der italienische Botschafter durch Indiskretion eines Beamten der deutschen Botschaft streng vertrauliche Informationen über die wichtige Unterredung Schulanbürgs mit Molotow vom 15. August, mit welcher sich der deutsche Botschafter seines Auftrages vom 14. entledigt und worüber Rasö ziemlich getreu seinem Außenminister berichtete. Hogan dagegen führt aus, unmittelbar nach der Abreise ad Olikos berichtete Magistrati nach Rom, die, Siebert, S-275, Deutschen hätten ihn unterrichtet, es sei sehr bald mit einem deutsch-russischen Pakt zu rechnen. Hogan S-604, Stern Graf Czarnöl, der Duce, der zuerst ablehnte, seine Handlungsfreiheit gegenüber Deutschland zu wahren, ist heute nach der Prüfung der von mir vorgelegten Dokumente und nach unseren Gesprächen zu der Ansicht gekommen, dass es unmöglich sei, mit verbundenen Augen an Deutschlands Seite zu marschieren. Er macht jedoch einen Vorbehalt, er will die Trennung von Deutschland vorbereiten, aber behutsam vorgehen und die Beziehungen mit Berlin nicht schroff abbrechen. Es ist nach seiner Meinung immer noch möglich, wenn auch schwierig, dass die Demokratien einlenken. In solchem Fall wäre es für uns nicht vorteilhaft, mit Deutschland zu überwerfen, da wir auch unseren Teil an der Beute uns bekommen müssen. Wir müssen also eine Lösung finden, die erlaubt, a, wenn die Demokratien angreifen, uns ehrenvoll von den Deutschen zu lösen, b, wenn die Demokratien einlenken, die Gelegenheit zu benutzen, um ein für alle Mal die Rechnung mit Belgrad zu begleichen. Zu diesem Zweck erscheint es vor allem wichtig, die Ergebnisse von Salzburg 24016 August 1939 schriftlich festzulegen. Es ist ein Dokument, das wir je nachdem herausholen oder in den Archiven begraben sein lassen können. Aber auch der Duce ist immer mehr überzeugt davon, dass sich die Demokratien schlagen werden. Mittwoch, den 16. August 1939, das deutsche Generalkonsulat in Katowice lässt telefonisch mitteilen, dass am Montag und Dienstag zahlreiche Hausdurchsuchungen stattgefunden hätten und dabei mehrere hundert Volksdeutsche verhaftet worden seien. In einem späteren Bericht wird noch mitgeteilt, dass deutsche Zeitungen und Gewerkschaften geschlossen worden seien und die Grenze gesperrt. Unter den Verhafteten befindet sich Senator Wiesner, der Führer des Deutschtums in Ostoberschlesien. Die Zahl der Flüchtlinge hat bereits 76.000 überschritten. DWB 2 Nummer 412, Stern, der in Berlin zurückgehaltene Botschafter V. Moltka bittet in einem besonderen SDI-Reiben an Staatssekretär V. Weizsäcker, nach Warschau zurückkehren zu dürfen, da die Reichs-Deutschen in Polen von Tag zu Tag in eine schwierigere Lage geraten würden, da auf die Polizei kein Verlass sei. Die Anwesenheit des Botschafters bedeute wenigstens einen gewissen Schutz und moralischen Rückhalt. Seine Abwesenheit würde daher einen katastrophalen Eindruck machen. Adab 7S77, Stern, in zwei Anweisungen an die deutsche Presse heißt es, es kann nun betont werden, dass auch das Korridorproblem gelöst werden muss, weil der gegenwärtige Zustand in den uns geraubten Gebieten auf die Dauer nicht mehr mit der deutschen Ehre vereinbar ist. Es wird jedoch Wert darauf gelegt, dass die letztere Forderung nicht in hochpolitischer Form behandelt wird, sondern mehr anhand der aktuellen Ereignisse und mit dem Leiden der Deutschen in diesen Gebieten begründet wird. Gegenüber den Konferenzplänen des Auslandes muss festgestellt werden, dass Deutschland nicht der Vater eines solchen Konferenzgedankens ist, sondern dass Deutschland auch seine Forderung wegen Danzig und dem Korridor nicht von einer sagenhaften Konferenz abhängig mache. Noch einen Erfolg von einer solchen HS in Nation Europa 561 S43 FF, durch eigenes Gebiet dulden würde. Wartet. Eine Kompromisslösung ist für Deutschland unannehmbar. Die rechtliche Begründung für den Anspruch auf Danzig ist unangreifbar. Das Korridorproblem ist ebenso wie Danzig eine Ehrenfrage für das Reich, da kein Staat einen Korridor die Absichten der Einkreisungsmächte, wie sie vor allem in der Times vom heutigen Tage klar enthüllt werden, zielen 24116 August 1939 auf ein neues Versailles. Sobald diese Mächte fertig aufgerüstet haben, werden sie mit ultimativen Forderungen an das Reich herantreten, Nürnberger Tag. Buch Dietrich Nummer 4c, Stern, bei der seit Tagen in Aussicht genommenen Besprechungen zwischen dem Senatspräsidenten Kreiser und dem Vertreter Polens in Danzig, Herrn Chodaki, legten beide Parteien ihren Standpunkt dar, Herr Kreiser dahingehend, dass zwischen den echten ausgebildeten Zollbeamten und den aus rein militärischen Gründen als solchen angestellten Beamten ein Unterschied gemacht werden müsse und die wirtschaftlichen Beschränkungen aufgehoben. Herr Chodaki lehnte das Erstere ab und sagte, dass er die Angelegenheit erst Außenminister Beck vorlegen müsse und, Adab 7S65, dann Bescheid geben würde. Stern, der polnische Botschafter beim Vatikan, Papi, hatte nach seiner Rückkehr aus Polen sich im Vatikan dahingehend geäußert, erster, dass sich Polen jeder Provokation enthalten werde, zweiter, dass es jeden Versuch einer territorialen Änderung der freien Stadt Danzig mit entsprechenden Maßnahmen beantworten werde, dritter, dass es überzeugt sei, dass ihm England und Frankreich dabei helfen würden, dass es öffentlich, aber auch allein kämpfen würde. Bezüglich einer Kompromisslösung habe er sich dahingehend geäußert, dass es nur einer Konferenz unter Teilnahme Polens und nur dann zustimme, wenn ihre Vorbereitung für beide Teile annehmbar wäre. Adab 7S86, Stern, Außenminister Barnett telegrafiert dem französischen Botschafter in Warschau, es ist wichtig, dass Sie Herrn Beck energisch auf die Notwendigkeit hinweisen, dass die polnische Regierung die russische Hilfe annimmt. Sie werden mit Nachdruck unterstreichen müssen, dass die mögliche russisch-polnische Zusammenarbeit auf dem östlichen Operationsgebiet eine unabdingbare Voraussetzung für die Wirksamkeit unseres Widerstandes gegenüber den Aggressionsplänen der Achsenmächte darstellt. Dass da die Notwendigkeit dieser Zusammenarbeit der polnischen Regierung durch wiederholte Erklärungen bekannt sein dürfte, es gefährlich wäre, die Feindseligkeiten abzuwarten, um eine der wesentlichen Modalitäten für diese Zusammenarbeit festzulegen, und dass wir, falls weiterhin eine Diskussion über die strategischen Bedingungen einer Intervention zurückgewiesen würde, annehmen können, dass Polen die Verantwortung für einen Zusammenbruch der nur 24/2/16 August 1939 militärischen Verhandlungen in Moskau und alle sich daraus ergebenden Folgen auf sich nehmen würde. Michael Freund, Geschichte des Zwei Weltkrieges in Dokumenten, BD 3S96, Sternbotschafter Henderson analysiert in einem besonderen Brief an M.A. Strang vom Vorregistern Office den Bericht Burkhardts über dessen Interview mit Hitler. DB Nummer 53, Stern Außenminister Beck wies mit Zustimmung seiner Regierung die Wünsche Englands und Frankreichs, den Russen ein Durchmarschrecht einzuräumen, kategorisch zurück. J. Beck, Dernier Rapport S. 203, Stern. Ein vertraulicher Bericht des Legationsrates Likus von der Dienststelle Ribbentrop befasst sich mit den Warnungen in der deutschen Presse. Der amerikanische GI-Chefsträger Kirk habe zu dem Berliner Chefkorrespondenten einer amerikanischen Nachrichtenagentur, Herrn Lochner, gesagt, dass Hitler es ernst meine, mit dem, was bezüglich der Danzig- und Korridorfrage in der deutschen Presse zum Ausdruck gebracht werde. Botschafter Henderson unterschätze die Ernsthaftigkeit der deutschen Drohungen. Daher komme es, dass man sich anscheinend in deutschen Regierungskreisen keine genaue Vorstellung von der englischen Haltung mache. Er habe daher Henderson vor einigen Tagen geraten, dafür einzutreten, dass von der Londoner Regierung eindeutig gesagt werde, was sie im Falle des deutsch-polnischen Konflikts für eine Haltung einnehmen werde. Adab 7 Nummer 86, Sternbaron William S. de Raab, geborener Balte und nunmehr Igor Offizier der britischen Luftwaffe, besucht seinen alten Bekannten, Reichsleiter Rosenberg, zu einer politischen Unterhaltung. Den darüber gefertigten Bericht unterbreitet Rosenberg direkt Adolf Hitler. Hogan behauptet nun, dass diesen Bericht auch Göring gelesen habe und sich mehr Sorge wegen dessen Wirkung auf Hitler als Rosenberg machte. War es doch immerhin möglich, dass Halifax die Deutschen in unberechenbarer Weise zu einem gewagten Spiel in Polen ermutigte, um sie in einem allgemeinen Krieg wickeln, der mit der Vernichtung Deutschlands enden konnte, die angebliche, SDB Nummer 54, zur Verhaltung der Briten, wie Raab sie schilderte, kam dem Wunschdenken Hitlers über 24/3/16 August 1939 die Absichten der britischen Führung sehr entgegen. Raabs Enthüllungen waren eine raffinierte Propagandaleistung. Dieser Vermutung Hogans kann ich nicht zustimmen, denn abgesehen davon, dass Hitler seiner Entscheidung nicht nur solche Wagenberichte zugrunde legte, hatte die britische Regierung aus bestimmten Gründen ein viel größeres Interesse daran, die gegenteilige Auffassung bekannt werden zu lassen. Das gilt auch für zwei weitere Berichte, die dem Auswärtigen Amt an diesem 16. August vorlagen und sich mit den Auffassungen beschäftigten, die angeblich in den Botschaften Amerikas und der Sowjetunion zur politischen Lage eingenommen würden. Insbesondere der amerikanische Geschäftsträger, Kirk, glaube immer noch stark an die Möglichkeit einer friedlichen Lösung. Das Verhältnis stünde ungefähr 50-50 für Krieg oder Frieden. Der russische Presseattaché Smirn habe die russische Meinung ungefähr so skizziert: Wir glauben, dass es Hitler gelingen wird, die Danziger Frage ohne Krieg zu lösen. Wir nehmen nicht an, dass Paris und London im Sinne der Abmachungen mit Polen festbleiben werden. Wir glauben an ein zweites München aufgrund der Haltung und der Persönlichkeiten des französischen Außenministers Barnett und des Herrn Chamberlain, denen wir beiden nicht trauen. Hierin könne man auch den Grund der Zurückhaltung Russlands bei den Verhandlungen mit Adab 7 Nummer 84, 85 Hogan S. 643 F. England 10 Stern. Hogan verschwendet in seinem Buche Der erzwungene Krieg, S. 645 F. zwei Seiten auf den Besuch des ehemaligen Labour-Abgeordneten Charles Rodenbachs dann in Berlin, wo er seine Vorschläge zur Lösung der Krise, die er am 29.07. schon dem Botschaftsrat Theo Kalt in London unterbreitet hatte, im Auswärtigen Amt loswerden wollte. Er gelangte nur bis zu Dr. Hetzler, dem England-Berater Ribbentrops. Dieser übergab die kurze Aufzeichnung Buxtons Herrn Heville, dem Verbindungsmann Ribbentrops in der Reichs-GIZ. Hogan behauptet nun unter Hinweis auf Dokument Nummer 87, Adab BD 7, dass Hitler darin Buxtons Absicht ersah, ihn zu veranlassen, diese Vorschläge in seinen Verhandlungen mit der britischen Regierung zu verwenden. Er zögerte nicht, nach dem Abschluss des deutsch-russischen Paktes entsprechend zu handeln. Diese weitgehende Behauptung findet in dem angegebenen Dokument Nummer 87 nicht die geringste Stütze. Stern: Die Militärmissionen behandelten Fragen der Luftkriegführung und stritten sich über die aufzustellenden Grundsätze. Voroschilow hält weiteres Verhandeln vor Klärung der Durchmarschfrage für sinnlos. Er lehnte die Fortsetzung auch bei der Unterstellung einer positiven Klärung ab. Freund, 3S94 F. 244/16 August 1939 Der Reichsaußenminister beauftragt Botschafter V.D. Schulenburg in Moskau, sofort Herrn Molotow aufzusuchen, um ihm eine ergänzende Instruktion vorzulesen und eine umgehende Stellungnahme Stalins zu erbitten. Es sei ihm wichtig, dass sein Besuch noch Ende dieser oder Anfang nächster Woche stattfinden könne. SDB Nummer 55, Sterngraf Çağnöl, auch heute zwei Unterredungen im Palazzo Venezia, vormittags allein, nachmittags in Begleitung von Attolico. Der Duce ist immer mehr davon überzeugt, dass Frankreich und England in den Krieg eintreten werden, wenn Deutschland angreift. Sollten sie anders handeln, sagte er, würde ich der Bank von Frankreich ein Ultimatum schicken und die Übergabe des Goldes verlangen, das den Franzosen von allen Dingen am teuersten ist. Er beginnt sich lebhaft gegen das Verhalten, das die Deutschen ihm persönlich erzeigten, zu wehren. Ich stachle ihn immer auf, mit allen Mitteln. Am Nachmittag erörterten wir lange, ob es zweckmäßig sei, die Not den Deutschen zu senden, dann kommen wir zum Schluss, es sei besser, eine mündliche Mitteilung zu machen, da eine schriftliche Not Deutschland veranlassen könnte, genauere Auskünfte über unser auffälliges Verhalten bei Kriegsausbruch zu verlangen. Das ist das Letzte, was ich wünsche. Mussolini wäre imstande, wenn er am Ehrenpunkt gefasst wird, die Verpflichtung, mit den Deutschen zu marschieren, zu erneuern. Er wollte es schon vor zwei Tagen tun und es war eine harte Mühe, ihn daran zu hindern. Es wäre ein tolles Abenteuer, gegen den einstimmigen Willen des ganzen italienischen Volkes, das noch nicht weiß, wie sich die Dinge verhalten, aber, nachdem es die Wahrheit gewittert hat, von einem mächtigen Zorn gegen die Deutschen ergriffen wird Stern auf dem in Genf beginnenden 21. Internationalen Zionistenweltkongress, der von 500 Delegierten aus 40 Staaten beschickt ist und zu dessen Präsident Ryszkin gewählt wird, erklärt Professor Chaim Weismann in seinem politischen Bericht, der Zionismus sei ein politischer Faktor geworden, dessen Siedlungsgebiet in Palästina von strategischer Bedeutung für England sei. In der Aussprache erklärt der Vorsitzende der Exekutive in Jerusalem David Ben-Gurion, dass für die Zionisten die Zeit einer aktiven Politik gekommen sei. Die Juden müssten sich als Staat fühlen und unbekümmert um Buch, so weit wie möglich, in den entscheidenden Fragen der Weltpolitik staatliche Aufgaben durchführen. Trotz Bekämpfung der englischen Palästina-Politik ständen die Juden im Falle eines Krieges auf Seiten Englands. Das englische Weiß, Archiv für Außenpolitik und Länderkunde, S664, 245 Donnerstag, den 17. August 1939 in einer Unterredung, die der Leiter der Abteilung für Auswärtige Angelegenheiten des Senats mit dem Völkerbundskommissar Burkhardt hatte, sagte dieser, dass ihm der englische Konsul ein Telegramm gezeigt habe, in dem Lord Halifax mitteilt, wie sehr er davon beeindruckt und erfreut sei, wie wohlwollend der Führer die Angelegenheit, in der Unterredung vom 11. August, behandele. Er hoffe, dass Burkhardt weiterhin gute Mittlerdienste leisten könne. Adab 7S94, Stern Senatspräsident Kreiser teilte Herrn Chodaki mit, dass die verhafteten Zollbeamten freigelassen würden. Stern kann die deutsche Presse erhält folgende neue Anweisung, die Nachrichten über Terrorakte im Korridorgebiet und in Ostoberschlesien müssen gut gebracht und ins richtige Licht gesetzt werden, damit sie auch ihren Eindruck auf das Ausland nicht verfehlen. Wenngleich die Meldungen wohl groß auf der ersten Seite gebracht werden, soll die Aufmachung nicht so sensationell und alarmierend gehalten sein, als stünde ein entscheidendes Ereignis unmittelbar bevor. Es wird daran erinnert, dass unsere Kampagne wohl scharf, jedoch im Ganzen so gehalten sein muss, dass jederzeit noch über verschiedene Steigerungsmöglichkeiten verfügt werden, HS in Nation Europa, Heft 561, Sternbotschafter Kolundre versucht in einem längeren Bericht an seine Regierung nachzuweisen, dass die deutschen Nachrichten über die polnische Verfolgungsmaßnahmen übertrieben seien und stützt sich dabei auf eine Behauptung des polnischen Botschafters Lipski, dass 95% der von der deutschen Presse angeführten Tatsachen entweder übertrieben oder entstellt oder sogar frei erfunden seien. Selbstverständlich sind es vor allem die polnischen Dienststellen, die den größten Wert auf diese Richtigstellungen legen müssen, aber in dem Maße, wie die Westmächte mit Polen gemeinsame Sache machen, sind selbstverständlich auch die Inter ihrer Propaganda gleichlaufend. Wenn eure Exzellenz dies billigen, könnte Warschauer Botschaft vielleicht die Aufmerksamkeit der betreffenden Pol, FGSZ Nummer 197, Essen unserer Nischenstellen auf diese Frage lenken. Stern 246, 17 August 1939 Botschafter Henderson schreibt an Sir Osagent im Foreigistan Office, wenn der Krieg schicksalhaft bestimmt ist, wird er kommen. Aber er wird der stupideste aller Kriege sein, und die Geschichte wird erklären, dass die Welt total verrückt gewesen ist. Die Polen werden, so glaube und fürchte ich, furchtbare Schläge erhalten und ich kann nicht sehen, was sie in Wirklichkeit dabei gewinnen könnten. Ihre Grenzen zu erweitern, wird nur Streitigkeiten bedeuten, wahrscheinlich von beiden Seiten in der nächsten Generation. Ich bete nur dafür, dass wir es nicht bedauern werden, sie auf diesem schmalen Gartenpfad zu führen, nur um Befriedigung darüber zu empfinden, dass sie Hitler und die Nazi-Gangster in die Schienbeine getreten haben. DBFP BD 7 Nummer 49, Stern Lord Halifax teilt Botschafter Ken ARD mit, dass militärische Stellen in London von folgenden Betrachtungen beeindruckt seien und dass er sie nach seinem Belieben im Gespräch mit Herrn Beck benutzen möge. Vom militärischen Gesichtspunkt sei es wichtig, dass jede Anstrengung unternommen würde, um Polen und Rumänien zu überreden, der Benutzung ihres Territoriums durch Sowjetkräfte zuzustimmen und sicherzustellen, dass diesen jede Möglichkeit zur Hilfeleistung gegeben werde. Ohne frühzeitige und wirkungsvolle sowjetische Hilfe könne weder Polen noch viel weniger Rumänien einem deutschen Angriff zu Lande oder zur Luft länger als eine kurze Zeitspanne standhalten. Die Versorgung mit Waffen und Kriegsmaterial sei nicht ausreichend und die Sowjetkräfte könnten nur auf polnischem oder rumänischem Gebiet wirksam zusammenarbeiten. Wenn sich Polen und Rumänien im Kriegsfalle bedroht fühlen würden, könne man nicht glauben, dass sie nicht für Unterstützung dankbar sein würden, egal von welcher Seite. Die Entscheidung zurückzustellen, bis der Krieg ausbreche, würde zu spät sein, wünschte Zusammenarbeit Polens und Rumäniens nicht gewährleistet werden könne, würden die Verhandlungen für ein solches Übereinkommen scheitern. Die Wirkung hiervon auf die sowjetische Politik sei nicht vorauszusehen, aber die Möglichkeit eines Arrangements mit Deutschland sei nicht auszuschließen. In diesem Falle könne Russland entweder sich die Beute mit Deutschland zulasten Polens und Falszczykii Rumäniens teilen oder neutral bleiben und die Hauptdrohung darstellen, wenn der Krieg vorüber wäre. DBFP 7 Nummer 38, Stern gleich danach sendet Halifax ein neues Schreiben an Botschafter Ken ARD, in welchem er ihn beauftragt, die Darstellungen, die der französische Botschafter der polnischen Regierung unterbreitet habe, stark zu unterstützen. Nach der Meinung des britischen und französischen Botschafters in Moskau sei es ein fundamentales 247-17 August 1939 Problem, mit dem die militärischen Besprechungen, und folglich die ganzen Verhandlungen mit der Sowjetregierung, erfolgreich sein oder fehlschlagen werden. Er habe volles Verständnis für die Haltung der polnischen Regierung, aber er könne nicht glauben, dass sie irgendeine Verantwortung für ein Scheitern der Verhandlungen zu übernehmen wünsche mit dem sich daraus ergebenden Fehlschlag, ein Übereinkommen zu erzielen, das ein wesentliches Element der Friedensfront sein müsse. Die sowjetischen militärischen Vertreter hätten gefragt, ob den Sowjetkräften erlaubt werden würde, a. sich durch polnisches Gebiet gegen Ostpreußen zu bewegen, insbesondere durch die Wilna-Lücke, b. durch das polnische Galizien vorzustoßen und Berührung mit feindlichen Truppen aufnehmen zu können, c. rumänisches Gebiet im Falle einer deutschen Aggression zu benutzen. Die beiden Botschafter in Moskau hätten vorgeschlagen, dass der französische Gine Alstab mit dem polnischen Generalstab Kontakt aufnehmen und dessen Zustimmung erwirken sollte, dass die drei Delegationen in Moskau allgemeine Pläne ausarbeiteten für ein mögliches Vorgehen, das etwa den sowjetischen Vorstellungen entspricht im Falle eines Krieges, wenn Polen der russischen Hilfeleistung zustimmen würde, während inzwischen die Polen demgegenüber ein Auge zudrücken sollten. Eine so beschaffene Formel wie die von den zwei Botschaftern vorgeschlagene, obwohl sie in ihren augenblicklichen Bedingungen etwas zweideutig sei, möchte für die polnische Regierung nicht zu schwer zu akzeptieren sein. Er müsse es ihm Ken ARD überlassen, wie weit er von dem vorhergehenden Abschnitt Verwendung machen wolle, wenn er diese Sache bei Herrn Beck anschneide. Das Problem sei, der Empfindlichkeit der polnischen Regierung Rechnung zu tragen und diese zu einer Entscheidung zu bringen, die für die europäische Sicherheit lebenswichtig sei. Die Bedingungen müssten ausführlich genug sein, um die Sowjetregierung zufriedenzustellen, andernfalls man das Scheitern der Mili, DBFP 7 Nummer 39, terrischen Besprechungen in Moskau erleben würde. Stern: Der britische Botschafter Ken ARD in Warschau richtet einen längeren Brief an Sir Cadogan, der im DB Nummer 56 auszugsweise enthalten ist. Stern: Botschafter Henderson berichtet Lord Halifax, dass ihn Herr von Hasseil, der frühere deutsche Botschafter in Rom, besucht habe. Es gäbe zwei Ströme von Meinungen in Deutschland. Die einen glaubten, dass England fest entschlossen sei, eine Gelegenheit abzupassen, Deutschland zu zerstören, das einen gefährlichen 248-17 August 1939 Handelskonkurrenten darstelle. Die anderen glaubten, dass, während die Briten mit den Deutschen Freund zu sein wünschten, sie doch niemals mit ihnen zurande kämen, solange das Nazi-Regime an der Macht bliebe. Er habe Herrn von Hasseil erklärt, dass Deutschland immer ein Handelskonkurrent war und sein würde, aber dass dies für die übrige Welt nichts Schlechtes bedeute. Was das Nazi-Regime angehe, so sähe man das natürlich nicht gerne, aber solange es die Regierung dieses Landes darstelle, könne man nichts anderes tun, als sich mit ihm befassen. Herr von Hasseil habe die Kinghall-Briefe abfällig kritisiert, worin er ihm zugestimmt habe. Herr von Hasseil habe ihn im Laufe des Gespräches noch gefragt, ob falls Besprechungen zwischen England und Deutschland je in Gang kämen, diese nicht scheitern würden an der Haltung, die wir im Hinblick auf das tschechische Protektorat einnehmen würden. Henderson habe ihm darauf erwidert, dass diese Frage schwierig zu beantworten sei. Die Tschechoslowakei könne wahrscheinlich nicht mehr hergestellt werden, aber er würde es nicht für hoffnungslos halten, dass man eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten in anderer Richtung finden könnte. Nach V. Hasseil, S73, fand die Unterredung am 15.08. statt. DBFP 7 Nummer 46, Stern: Das Mitglied der englischen Delegation in Moskau, General Haywood, schreibt an das Kriegsministerium, wenn wir nicht die Zustimmung Polens oder Rumäniens erlangen oder nicht bereit sind, zu garantieren, dass wir sie im Falle des Kriegsausbruchs erwirken, sind die Aussichten, die Unterschrift der Sowjets für eine Militärkonvention zu erlangen, äußerst gering. Andererseits bin ich der Überzeugung, dass die Aussichten sehr gut stehen, wenn wir diese Zustimmung bekommen, obgleich es natürlich ohne ein Gutteil orientalischen Feilschens und Diskutierens über viele andere Punkte nicht abgehen wird. Selbstverständlich haben wir keine Sicherheit, dass nicht ein anderer Kardinalpunkt aufgeworfen wird, Freund, 3S99F. Es wurde beschlossen, die Sitzung zu vertagen und die Verhandlungen 21. August fortzusetzen. Stern am Botschafter von der Schulenburg hatte eine längere Unterredung mit Außenminister Molotow, der ihm die Antwort und Erläuterung der sowjetischen Regierung auf die deutsche Erklärung vom 15. August gab. DB Nummer 56a, Stern, der deutsche Botschafter in Rom, teilte mit, dass auch ihm Graf Czarnöy von den italienischen Zweifeln berichtet habe, dass ein deutsch-polnischer Konflikt lokalisiert 249-18 August 1939 bleiben, doch sehe der Duce, wie die Dinge lägen, keine Möglichkeit mehr zu einer friedlichen Lösung zu kommen, werde auch nicht mit neuen Anregungen in dieser Hinsicht an uns herantreten, obwohl ihm klar sei, dass eine allgemeine Verwicklung die Achsenmächte in einem Augenblick treffen würde, der militärisch nicht als ideal zu bezeichnen sei. Nachdem seine zwei Anregungen, Konferenzgedanke und Kommuniqué-Entwurf, bei uns keine Gegenliebe gefunden hätten, mit denen er zweifellos in der Welt vorhandenen starken Bestrebungen auf friedliche Lösung hätte Auftrieb geben wollen, sei seine Fantasie hinsichtlich solcher Anregungen auch am Ende. Die Entscheidung liege jetzt ausschließlich in Berlin, Adab 7S88, Stern, der britische Botschafter Lorraine in Rom richtet einen längeren Brief an Lord Halifax. DB Nummer 57, Stern, Graf Czarnöy, ich war mit Attolico wieder beim Duce. Für einen Augenblick hatte er wieder seine Bedenken und wünschte, dass Attolico Ribbentrop bestätigen sollte, Italien werde trotz allem an der Seite Deutschlands marschieren, wenn sich die Demokratien in den Schmelztiegel werfen. Ich habe wie ein Löwe gekämpft, und es ist mir wenigstens gelungen, in dem Sinne eine Änderung zu erreichen, dass Attolico schweigen soll, bis sich die Deutschen neuerdings nach unseren Absichten erkündigen. Der Duce hat noch keine genauen Richtlinien für sein Verhalten bestimmt, und er ist noch imstande, die Bindungen mit Deutschland zu verstärken. Doch gibt er sich darüber Rechenschaft, und alle sagen es ihm, dass unser Land von den Deutschen nichts mehr wissen will. Schließlich empfange ich Percy Lorraine. Ich verheimliche ihm nicht, dass ich die Lage für sehr ernst anschaue und sage, Europa brauche sehr viel gesunden Menschenverstand, um einen Krieg zu vermeiden. Er antwortet, an gesundem Verstand mangele es nicht, aber Europa habe trotzdem nicht die Absicht, die periodischen Diktate Hitlers weiter zu ertragen. Wenn es zur Krise kommt, wird sich England schlagen. Er möchte persönlich dabei mitwirken. Er hat nur einen Gedanken, der ihn betrübt, dass sich vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte unsere beiden Länder feindlich gegenüberstehen werden. Ich antworte nicht, aber ich glaube, er hat verstanden, dass auch ich diese Möglichkeit nicht wünsche. Freitag, den 18. August 1939, Senatspräsident Kreiser und der polnische Vertreter Chodaki hatten eine Unterredung über die Beilegung der Danziger Differenzen. Polen sagte zu, die nur für 250-18 August 1939 militärische Zwecke eingesetzten Beamte sukzessive durch zolltechnisch vorgebildete Inspekteure zu ersetzen. Wegen der Armadasperre könnte er deren Aufhebung für den Fall erfolgreicher Verhandlungen zusagen, bis dahin könne man Ausnahmen in Einzelfällen zulassen. Deutschland wurde die Freilassung der verhafteten Zollbeamten zugesagt. Adab 7S105, Stern, wie der französische Geschäftsträger aus London mitteilte, hat Lord Halifax dem polnischen Außenminister über Hendysons Unterredung mit Staatssekretär V. Weizsäcker vom 15.8. Kenntnis geben lassen. FGB Nummer 198, in zwei Berediten an seine Regierung führt Botschafter Kolundra UA aus, man sollte um jeden Preis so bald als möglich in der russischen Sache abschließen. Andererseits ist die Behandlung der deutschen Minderheit eine der Hauptgründe für die Erregung Herrn Hitlers. Diese Tendenz spiegelt sich seit einigen Tagen in der deutschen Presse wider. Selbstverständlich sollte unter keinen Umständen ein Druck, der die moralische Widerstandskraft Polens vermindern und seine Lebensinteressen verletzen könnte, ausgeübt werden, und es sollte ihm überlassen bleiben, von sich aus die Grenze der Konzessionen, die es in Danzig machen zu können glaubt, festzusetzen. Aber zum Ausgleich sollten wir Polen nach meinem Dafürhalten darauf aufmerksam machen, wie großen Wert wir selbst darauf legen und wie wichtig es für die Erhaltung des Friedens ist, dass es durch die Behandlung der Minderheiten weder Anlass zu Beschwerden gibt, noch dem deutschen Manöver irgendwie Vorschub leistet und dass es alles tut, Zwischenfälle mit Deutschland, insbesondere in der von der Minderheit bewohnten Gegend, zu vermeiden. FGB Nummer 199, Stern, Außenminister Barnett schreibt, Barnett, S253F. Nockel und General Müsse unternahmen ihre Demarschen. Aber trotz ihrer Bemühungen stießen sie auf hartnäckige Ablehnung. Noel berichtete mir darüber umgehend, nachdem ich mich mit meinem britischen Kollegen verständigt hatte, der Instruktionen erhalten hatte, meine Demarsche zu unterstützen, und der den Minister am Nachmittag sehen wird, hatte ich im Sinne ihres Drahterlasses eine lange Unterredung mit Beck. Gleichzeitig hatten General Müsse und General Stucky WIC eine Besprechung. Durch Lukasiewicz unterrichtet, der sich sicherlich bemüht hat, die Frage so darzustellen, wie ein Pole es vermag, der früher in Russland gelebt hat und dem die geografische Entfernung nicht erlaubte, in den letzten Monaten an der Entwicklung der Geister in Polen teilzunehmen, erwartete Beck meine Demarsche. Als ich sein Arbeitszimmer betrat, hatte ich sofort den Eindruck, 251-18 August 1939 in ihm trotz seiner gewohnten Höflichkeit den Gesprächspartner zu finden, mit dem ich in den letzten Jahren nicht selten lebhafte Auseinandersetzungen gehabt hatte, über die Punkte nämlich, welche die polnische Politik zu der unseren in Gegensatz gebracht haben. Obwohl er sich vorbehielt, mir eine endgültige Antwort erst am nächsten Morgen oder vielleicht noch am gleichen Abend zu geben, brachte der Minister eine Reihe von Einwänden vor. In der Hauptsache, erster. Wenn Polen sie die der ins Auge gefassten Kombination anschlösse, werde Deutschland unverzüglich hierüber unterrichtet werden. Die Russen selber würden das übernehmen. Und der Krieg wäre unvermeidlich. Zweiter. Seit Beginn der französischen und britischen Verhandlungen in Moskau manövriere er die Sowjetregierung so, dass die Verantwortung für den Misserfolg auf Polen zurückfallen solle. Dritter. Bis Polen annimmt, was man ihm vorschlage, würde die UdSSR ihre militärischen Verpflichtungen nicht einhalten und wäre auch materiell dazu gar nicht in der Lage. Die UdSSR würde aber die Lage ausnützen, um sich politisch Faustpfänder zu beschaffen. Stern tragen. Nach Hukgan war Daladier in einer Unterredung mit dem amerikanischen Botschafter Bulit entsetzt und zornig über die Heftigkeit, mit der Lukasiewicz und Beck die sowjetische Hilfe zurückgewiesen hätten. Daladier habe dreimal wiederholt, dass er, wenn die Polen die sowjetische Hilfe abweisen würden, keinen einzigen Bauern nach Polen schicken würde, um dort seine Haut zu Markte zu. Hukgan 582, Stern. Lord Halifax unterrichtet Botschafter Ken ARD über seine Auffassungen bezüglich der polnischen Haltung und beauftragt ihn, der polnischen Regierung nahezulegen, dass Botschafter Lipski Kontakt mit Göring suchen solle. Stern, DB Nummer 58, im Vorregistern Office wurde eine Notiz angefertigt über die Verhandlungen zum anglo-polnischen Vertrag. DB Nummer 59, Stern. Die britische Regierung ließ die finnische und ungarische Regierung wissen, dass ein deutscher Angriff für England den Casus Belli bedeute. Adab 7S97, Stern 252, 18 August 1939. Botschafter Henderson teilte Staatssekretär V. Weizsäcker mit, dass er am 22.08. zum Motorradrennen nach Salzburg fahre. Er glaube nicht, dass sich Polen zu Provokationen hinreißen lassen würde. Das sei eine völlige Verkennung des polnischen Verhaltens, erklärte ihm Herr V. Weizsäcker. Sie kamen zur Feststellung, dass die deutschen und britischen Informationen in dieser Hinsicht völlig auseinandergingen. Als Henderson meinte, man möge sich doch in Deutschland nicht dem Irrtum hingeben, als werde England den Polen keine Waffenhilfe leisten, erwiderte ihm Herr V. Weizsäcker, diese Beteuerungen fänden in Deutschland keinen Glauben. Adab 7S102, Stern. Henderson teilt Lord Halifax mit, dass er den polnischen Botschafter über seine jüngste Unterhaltung mit Staatssekretär V. Weizsäcker orientiert und ihm den Vorschlag gemacht habe, Göring aufzusuchen. Ich fügte hinzu, dass ich Ribbentrop durchaus für fähig hielte, nach Bismarcks Vorbild den Text der polnischen Antwort vom 10. August in dem Sinne zu ändern, dass Polen jede weitere Intervention Deutschlands im Hinblick auf Danzig als einen Akt der Aggression betrachten würde, unter Auslassung der Worte zum Schaden der polnischen Rechte und Interessen. Es spricht nicht für Henderson, dass er die alte Lüge von der Fälschung Bismarcks wiederholt, denn Bismarck hat keine Not gefälscht, sondern lediglich den Textentwurf eines seiner Beamten so abgeändert, wie es ihm für Deutsche, DBFP 7 Nummer 63, Interessen am zweckmäßigsten erschien. Sternbotschafter Henderson unterbreitet in einem längeren Bericht Lord Halifax seine Auffassung von der politischen Lage. Stern, DB Nummer 60, Reichsaußenminister Ribbentrop lässt durch Staatssekretär V. Weizsäcker Botschafter V. Dürksan mitteilen, sein Gespräch vom 15.08. mit Botschafter Attolico über die britische Einstellung sei ihm auf dem üblichen Weg bekannt geworden, und er ersuche ihn, solche politischen Gespräche völlig zu unterlassen, da Konsequenzen sonst nicht ausbleiben könnten. Adab 7S102, Sternlegationsrat Likus von der Dienststelle V. Ribbentrop teilt mit, dass die Nervosität in den Kreisen der Berliner Auslandsjournalisten so gestiegen sei, dass einige schon abgereist seien, andere abreisen wollten. Auch äußerten einige die Meinung, Musse 253, 18 August 1939 Lini sei nicht gewillt, sich wegen des deutsch-polnischen Konfliktes in einen euro-arkundreitplatzischen Krieg hineinziehen zu lassen. Adab 7S106, Stern. Der deutsche Gestiefträger in Washington meldet, dass die Presse in Amerika einen militärischen Konflikt für unvermeidbar halte und auch die Missionen in Europa diese Auffassung teilten. Man mache dafür allgemein die deutsche Politik und Propaganda gegen Polen verantwortlich. Adab 7S98, Stern. Reichsaußenminister von Ribbentrop erteilt Botschafter von Informationen für eine neue Unterhaltung mit Molotow. Stern. Der Schulenburg, DB Nummer 60a, der italienische Botschafter trug in Salzburg dem deutschen Außenminister den italienischen Standpunkt vor, den Graf Czarnö in dem Entwurf vom 14.08. fixiert hatte. Ein deutsches Protokoll ist nicht vorhanden, doch gibt der Bericht Attolikos vom 19.08. über den Sachverhalt Aufschluss. Adab 7 Nummer 126 UdB Nummer 66, Stern. Graf Czarnö, am Vormittag Unterredung mit dem Duce mit seiner üblichen Gefühlsschaukel. Er hält es immer noch für möglich, dass die Demokratien nicht marschieren und Deutschland billig zu einem glänzenden Geschäft kommen könnte, von dem er sich nicht ausschließen möchte. Auch fürchtet er Hitlers Zorn. Er meint, eine Kündigung des Paktes oder etwas derartiges könnte Hitler dazu führen, die polnische Frage aufzugeben, um die Rechnung mit Italien zu bereinigen. Das alles macht ihn nervös und unruhig. Meine Äußerungen sind nur sehr kurz. Er hat nun auch mich im Verdacht der Feindschaft gegen die Achse, der Voreingenommenheit und auch mein Einfluss scheint leider im Abnehmen begriffen zu sein. Sternbotschafter Lorraine teilt in einem Telegramm zur Ergänzung seines Briefes Lord Halifax mit, dass dies ein wohlüberlegter Versuch seinerseits gewesen sei, Graf Charnoes Augen zu öffnen und ihn die kommende Gefahr wahrnehmen zu lassen. Sein Eindruck sei, dass Charnoe wohl versuchte, einen mäßigen Einfluss auszuüben, doch dass dies überhaupt keine Wirkung gehabt habe und dass er eine unerbittliche 254. Entschlossenheit seitens Hitlers vorfände, weiter zu schreiten und seinen Willen aufzuerlegen, ohne Kampf, wenn möglich, andernfalls mit Gewalt. DBFP 7 Nummer 55, Stern Lord Halifax telegrafiert Botschafter Lorraine in Rom, obwohl ich dafür bin, dass wir sehr achtsam sein sollten, wie wir uns den Italienern gegenüber in dieser Angelegenheit verhalten, und dass jede Annäherung von der italienischen Seite ausgehen müsste, so hoffe ich, dass sie in der Lage sein werden, den Eindruck zu vermitteln, dass SMR anglo-italienischer Zusammenarbeit Wert beimessen würde, wenn dies erreicht werden kann. Wenn Graf Charnoe eine Neigung zeigt, die Danziger Frage zu diskutieren, so benutzen Sie bitte die Gelegenheit, um zu betonen, dass eine westliche Bedingung internationaler Diskussionen über die Danziger Frage eine polnische Teilnahme auf einer Grundlage der Gleichberechtigung sein würde. Wir sind jederzeit bereit, Anstrengungen zu unterstützen, um Bedingungen zu erzeugen, unter denen Gespräche zwischen Deutschland und Polen mit einiger Aussicht auf Erfolg möglich werden könnten. Eine Verminderung der Spannung ist eine Voraussetzung für die Erzeugung solcher Bedingungen, DBFP 7 Nummer 62, Samstag, den 19.08.1939. Das deutsche Nachrichtenbüro meldet, dass der Flüchtlingsstrom aus Oberschlesien anhalte und dass man in den Kreisstädten immer wieder Transporte Deutscher sehen könne, die gefesselt seien und unter starker Bewachung stünden. Dokumentarische Zeitchronik 1939, S110, Stern Edmund Wiesenmeier, der anstelle des bisherigen Generalkonsuls V. Jansson als Sonderbeauftragter des Reichsaußenministers in Danzig weilt, lässt im Auftrag des Gauleiters Förster telefonisch beim Auswärtigen Amt anfragen, ob der Reichsaußenminister damit einverstanden sei, dass der Druck gegen die Polen in dem Zollbeamtenstreit bis zur zulässigen Grenze gesteigert würde. Polen sei bereit nachzugeben und wolle in 8-14 Tagen etwa 12 Zollbeamte zurückziehen. Gauleiter Förster wolle die Zurückziehung von 50 Beamten verlangen und diese Forderung im Falle polnischer Zustimmung öffentlich steigern, sodass eine Einigung unmöglich gemacht würde. Herr V. Weizsäcker schlägt vor, dass Wiesenmeier geantwortet würde, dass man damit unter der Voraussetzung einverstanden sei, dass die Verhandlungen so geführt werden könnten, dass den Polen die Verantwortung für das Scheitern zufalle. Adab 7S107, 255-19 August 1939. Der französische Botschafter meldet folgende Antwort des polnischen Außenministers Bied: Ich lasse nicht zu, dass man in irgendeiner Weise über die Benutzung eines Teiles unseres Gebietes durch ausländische Truppen diskutiert. Für uns ist das eine Frage des Prinzips. Wir haben keine Militärkonvention mit der Sowjetunion, wir wollen keine haben. Unsere militärischen Beauftragten waren nicht glücklicher. Im Verlauf einer Unterredung von mehreren Stunden versuchten am selben Morgen General Müsse und der britische Militärattaché die Einwände von General Stakiewicz zu entkräften und mit ihm zu einer Vergleichsformel zu kommen, um wenigstens zu erreichen, dass die Frage noch offen blieb. Alle ihre Bemühungen waren umsonst. General Stakiewicz berief sich dauernd auf eine der Weisungen Pilsudskis, anders gesagt auf ein Dogma: Polen kann nicht dulden, dass fremde Truppen sein Gebiet betreten. Allerdings würde dieses Prinzip, wenn einmal die Feindseligkeiten eröffnet wären, nicht mehr den gleichen Wert haben. Barnett S. 254, Stern Telegramm an Botschafter Noel in Warschau, wie sehr Barnett an der polnischen Zustimmung lag, ergibt sich aus folgendem, Quelle wie zuvor, falls die Polen sich der Diskussion verschlössen, sind wir als Alliierte berechtigt, ihnen die entschiedene Frage zu stellen, wie sie sich die Organisation ihres militärischen Widerstands gegen einen möglichen deutschen Angriff ohne russische Hilfe denken. Die Ausdehnung unserer Verpflichtungen gibt uns das Recht, auf diese Frage eine vollständige Antwort zu erhalten. Wenn die polnische Regierung entschlossen sein sollte, die Annahme jeder praktischen Hilfe der Sowjetunion zu verweigern, ist es unzulässig, dass sie uns ohne vorherige Unterrichtung über ihren Standpunkt politische Besprechungen hat einleiten lassen und dass Biedinen wiederholt hat sagen können, er wünsche aufrichtig einen günstigen Abschluss der politischen Verhandlungen, während er sich weigert, die hieraus sich ergebenden unabweisbaren militärischen Folgen hinzunehmen. Wir treten in einen entscheidenden Abschnitt ein. Nächsten Sonntag soll Hitler seine Rede in Tannenberg halten. Von der polnischen Antwort hängt Erfolg oder Misserfolg der britisch-französisch-russischen Verhandlungen ab. Es ist Sache der polnischen Regierung, das ganze Ausmaß ihrer Verantwortung zu ermessen, falls ihre Haltung zum Abbruch der Verhandlungen mit der UdSSR führen sollte. Stern der deutsche Geschäftsträger in Paris teilt mit, dass man die politische Lage aufgrund zahlreicher Anzeichen als sehr ernst ansehe. Man habe den Eindruck, dass es Deutschland und Italien mit ihren Forderungen bitter ernst sei, andererseits sei auch die Haltung der französischen Regierung fest und unabdingbar. Adab 7S109, 256-19 August 1939. Der polnische Gesandte in Rio de Janeiro meldet dem polnischen Außenminister Seck, dass dieser Tage der englische Kreuzer Ajax im dortigen Hafen eingelaufen sei und sich nach Informationen der Gesandtschaft ungefähr 14 Tage aufhalten würde. Die Besatzung des Kreuzers würde sich so verhalten, als befände sie sich im Zustande äußerster Bereitschaft und die Verproviantierung würde täglich erneuert werden. Nach in Janeiro umlaufenden Gerüchten solle im Falle des Kriegsausbruches der Kreuzer neben anderen britischen Flotteneinheiten den Patrouillendienst längs der brasilianischen Küste übernehmen, um somit die Zufuhr von Rohstoffen und Lebensmitteln nach Deutschland und Italien zu unterbinden. Vom Auswärtigen Amt am 16.11.1939 veröffentlichtes Dokument. Westphal. Landeszeitung Rote Erde V. 17.11.1939, der Kreuzer Ajax wurde am 14.12.1939 mit dem Panzerschiff Admiral Grafsby in ein Gefecht verwickelt. Sternbotschafter Ken ARD bittet in einem Telegramm an Lord Halifax darum, dass ihm, wenn Hitler eine Mitteilung gemacht werde, wie sie Henderson vorschlage, erlaubt werde, Herrn Beck über deren Kernpunkt zu unterrichten. Das würde das Gegenstück sein zu den wiederholten Aufforderungen, dass er die englische Regierung unterrichtet halten sollte. Falls man ihn nicht unterrichten würde, wäre es sehr peinlich, wenn die Nachricht bekannt würde. Bekanntlich erweckte schon der Besuch des Herrn Burkhardt bei Hitler starken Verdacht, und die polnische öffentliche Meinung sei sehr empfindlich gegenüber jeder Andeutung, dass seine Verbündeten einen Kompromiss auf Kosten von Polens Interesse oder auch nur seiner vollen, DBFP 7 Nummer 75, Teilnahme an Verhandlungen abschließen könnten. Stern der britische Geschäftsträger in Paris berichtet Lord Halifax über sein Gespräch mit Außenminister Barnett. Stern, DB Nummer 61, Lord Halifax teilt Botschafter Henderson mit, dass er vollkommen dessen Gründe zugunsten der unmissverständlichen Festlegung der englischen Position verstünde. Es möge wohl wesentlich sein, etwas dieser Art direkt bei Hitler zu unternehmen, aber er befürchte, dass ein Besuch des Generals Einsiedel bei Hitler unweigerlich in die Öffentlichkeit dringen und Hitler ermöglichen könnte, seinen Kurs unmittelbar auf den Besuch hin zu ändern. Ob es nicht besser wäre, einen solchen Brief durch ihn, den Botschafter, zu überbringen, und er bäte noch diesen Abend um Hendersons Meinung. DBFP 7 Nummer 73, 257, 19 August 1939. Der britische Geschäftsträger Campbell in Paris berichtet über seine Rücksprache mit dem Botschafter der Vereinigten Staaten, den er aufgesucht hatte, um seine Meinung über die Situation zu ermitteln. DB Nummer 61a, Sternbotschafter Henderson schreibt an Lord Halifax, äußerst widerlich ist es doch, den Anschein zu erwecken, zu bluffen. Trotzdem empfehle ich die Entsendung Ironsides. Aber ich empfehle keineswegs irgendeine Schwäche in der Sprache, die SMR dem General vorschreibt, zu führen. Genau eine klare und unzweideutige Feststellung von harten Tatsachen als letzte Bemühung, Missverständnissen vorzubeugen, die tragisches Unheil allen Betroffenen bringen könnten. Auch schlage ich keine unmittelbare Lösung der Danzig-Frage vor, sondern lediglich einen Versuch zu sehen, dass durch päpstlichen Schiedsspruch oder auf sonstige Art sobald die Spannung nachgelassen und die Bevölkerung vernünftig denken kann, diese Frage geregelt wird. Mittlerweile sollte der Status quo ante vom März aufrechterhalten werden. Aber die wichtigste Sache ist doch zu klären bei Hitler, wo wir stehen und ihn wissen zu lassen, dass die Entscheidung über Friede oder allgemeinen Krieg bei ihm verbleibt, dieses, wenn er bluffen will, wir tun's nicht, DBFP 7 Nummer 84, Stern Lord Halifax setzt in einem Brief Premierminister Cambellain seine Auffassung über die gegenüber Hitler und Mussolini einzuschlagende Politik auseinander. DB Nummer 62, Stern der in Urlaub befindliche Botschafter V. Dirksen gab in einer ausführlichen Aufzeichnung für den Reichsaußenminister eine Betrachtung über die britische Haltung und deren Begründung ab. DB Nummer 63, Stern nach einer Aufzeichnung des Geheimrats Schnurre versuche die russische Delegation, die Unterzeichnung der abschlussreifen Handelsvereinbarungen zu verzögern und er führe dies auf eine höhere Weisung aus Moskau zurück. ADAP 7S110, Stern 258, 19 August 1939 Aussprache. Botschafter von der Schulenburg erstattet Bericht über seine mit Molotow gehabte, DB Nummer 64, Stern Stalin soll in einer Geheimrede vor dem Politbüro die Notwendigkeit zum Abschluss des deutsch-russischen Paktes damit begründet haben, dass nur dann der für notwendig erachtete Krieg auch mit den Westmächten ausbrechen würde. Der Wortlaut der von der französischen Presse verbreiteten Rede ist so unwahrscheinlich, dass ich auf seine Wiedergabe verzichte, obwohl weder Freund noch Hogan Zweifel an der Echtheit zum Ausdruck bringen. Freund 3, Nummer 55 und Hogan S617, Sternbotschafter Lorraine führt in einem Telegramm an Lord Halifax aus, 1. Ich habe die Information aus gut unterrichteter Quelle erhalten, die, obwohl sie die Situation sehr sorgenvoll und gefährlich erscheinen lässt, trotzdem darauf hindeutet, dass sie nicht ganz so hoffnungslos sein mag, wie ich befürchtete. 2. Sie geht im Prinzip dahin, dass Italien gewaltsame Aktion, welche Hitler gegen Polen zu unternehmen beabsichtigt, bei Nichterreidin bedingungsloser Übergabe Danzigs, nicht zugestimmt hat, und dass Italien fortfährt zu behaupten, dass seine vorherige Zustimmung nötig ist, ehe Deutschland Maßnahmen ergreift, die wahrscheinlicherweise zu einem Krieg führen, in den Italien durch das Bündnis verwickelt sein wird. 3. Angeblich ist es deutsche These, dass Italien Deutschland in solchen Angelegenheiten zu folgen verpflichtet ist, in denen Deutschland seine lebenswichtigen Interessen auf dem Spiel stehend erachtet. 4.5. Derselben Quelle zufolge hat Mussolini reagiert, indem er weitere Jahrgänge aufgerufen hat, indem er die Presse- und Propagandakampagne intensiviert hat, um auf Polen Druck auszuüben und die Sowjets einzuschüchtern, doch hat er in der Frage der Priorität von Konsulation und Zustimmung nicht nachgegeben. DH, dass Mussolini den Erpressungsbluff bis zur äußersten Grenze mitspielen wird in der Hoffnung, dass Polen kapitulieren wird, aber sich nicht darauf einlassen wird, in den Krieg zu ziehen, wenn Deutschland eine Gewaltlösung sucht. 6. Weiterhin, dass Graf Czarnöhö und Herr Ribbentrop völlig verschiedener Meinung waren in ihrer allgemeinen Abschätzung der europäischen Situation und in ihren Ansichten über die Wahrscheinlichkeit und Wirksamkeit einer englisch-französischen bewaffneten Intervention, wenn Deutschland eine Aktion gegen Polen nehme. 9. Es scheint auch darauf hinzudeuten, dass das Gespräch, das ich gestern mit Graf Czarnöhö pflegte und die Tür, die ich möglicher anglo-italienischer Konsultation Bewahrung des Friedens offen hielt, angebracht und rechtzeitig zu war. 259-20 August 1939 10. Jedes Durchsickern dieser Information zur Presse würde für jede Möglichkeit einer günstigen Schwenkung der italienischen Politik verhängnisvoll sein, DBFP 7 Nummer 71, Sternbotschafter Lorrain teilt Lord Halifax mit, dass er aus der Quelle des sowjetischen Geschäftsträgers in Rom Wind bekommen habe von dem italienischen Wunsch, dass Sowjetregierung sofort Bündnisvertrag mit dem Vereinigten Königreich und Frankreich unterzeichnen möge als dem einzigen verbleibenden Mittel, das Herrn Hitler zum Pausieren veranlassen könnte, DBFP 7 Nummer 72, Stern Lord Halifax ergreift in dem Bestreben, Italien von der Seite Deutschlands wegzuziehen, die Initiative, und stattet den britischen Botschafter Lorrain in Rom mit umfangreichen Informationen aus, um eine Botschaft für Mussolini überbringen zu können. DB Nummer 65, Stern Staatssekretär V. Weizsäcker schließt einen Brief an Botschafter V. Mackensan in Rom, der sich mit missverständlichen Äußerungen des ungarischen Außenministers Graf CZDKY befasst, mit folgenden Worten, zu ihrer persönlichen Information hinzufügt der Herr Reichsaußenminister, dass in der deutschen Haltung seit ihrer kürzlichen Anwesenheit auf dem Obersalzberg sich nichts geändert habe. Der Reichsaußenminister bittet sie daher, wie bisher eine durchaus feste, ja sture Haltung einzunehmen. Die Lage habe sich inzwischen verschärft. Eine Lösung könne nicht mehr lange ausgesetzt werden und werde so oder so erfolgen. Lenke Polen nicht ein, so werde es ausgelöscht. Die Westmächte seien gar nicht in der Lage, Polen zur Seite zu stehen und Deutschland oder Italien anzugreifen, wenn sie nicht ihr Dasein, Adab 7S111, riskieren wollten. Botschafter Attolico berichtet über seine erneute Unterredung mit dem Reichsaußenminister. DB Nummer 66, Sonntag, den 20. August 1939. Der estnische Vizeaußenminister Opik äußerte sich gegenüber dem deutschen Gesandten Frohwein sehr bitter über das polnische Verhalten. Er habe jetzt die Überzeugung, dass die Polen sich aus Misstrauen und Prestige völlig auf Ablehnung 260-20 August 1939 jeglichen Entgegenkommens festgelegt hätten und es offenbar für eine Art Ehrenpflicht hielten, keine Zugeständnisse ohne vorherigen Kampf zu machen. Bezahlteichnend sei ihre Äußerung, sie würden selbst dann kämpfen, wenn sie ganz allein blieben. Wenn andererseits Deutschland die an sich dringend notwendige Lösung mit Gewalt herbeiführe, so glaube er bei der gegenwärtigen Sachlage, dass England und Frankreich eingreifen würden. Fraglich sei dagegen die Haltung der Sowjetunion. Estland werde auf alle Fälle neutral bleiben. Adab 7S127, Stern, da der spanische Außenminister sich geäußert hatte, dass Polen eine Provozierung nicht wagen würde, wenn es dazu nicht von anderer Seite angetrieben würde, wies Staatssekretär V. Weizsäcker den deutschen Botschafter an, den Außenminister aufzuklären, dass die polnische Provokation bereits einen derartigen Grad erreicht habe, dass die deutsche Ehre davon berührt würde. Er nenne folgende bekannte Punkte: Polen ist dies Ultimatum an Danzig vom 4. August mit Repressalien an der Rohan gehen. Größenwahnsinnige Haltung polnischer Presse. Völlige unversöhnliche Haltung in Reden polnischer Staatsmänner. Fortgesetzte Schikanen schwerster Art gegen Reichsdeutsche und Ausrottungskampf gegen Volksdeutsche. Adab 7S128, Stern, der Reichsaußenminister ist mit dem Vorschlag Wiesenmayers vom 19.8. einverstanden. Adab 7S129, Stern, Botschafter Kolundre schreibt in einem Bericht, dass ihm ein Kollege von äußerst pessimistischen Äußerungen hoher Beamter über die Lage erzählt habe. In der Danziger Frage stehe die deutsche Ehre auf dem Spiel. Deutschland könne nicht zurückweichen und man sehe keine Möglichkeit, den Krieg zu vermeiden. Man glaube nicht an eine militärische Intervention Großbritanniens zugunsten Polens. FGB Nummer 204, Außenminister Barnett, ich wiederholte meine Instruktionen und bat Noel, zugleich Beck und RYDZ Smiglaj aufzusuchen. Aber trotz des Drängens unseres Botschafters in Warschau blieb die polnische Regierung bei ihrer ablehnenden Haltung. Mit den Deutschen laufen wir Gefahr, unsere Freiheit zu verlieren. Mit den Russen verlieren wir unsere Seele, antwortete RYDZ Smiglaj. Indessen bat Nagdia von Moskau aus um eine prinzipiell zusagende Antwort an die russische Delegation, um die Militärverhandlungen vorwärts zu treiben. Zu diesem Zweck soll General Domenzé sofort ermächtigt werden, im bestmöglichen Sinne für das gemeinsame Interesse zu verhandeln und zu unterzeichnen, behältlich einer endgültigen Billigung der französischen Regierung vor 261-20 August 1939. Botschafter Henderson führt in einem Brief an Lord Halifax aus, Herr Hitler betrachtet den Krieg gegen England doch als unvermeidlich früher oder später und hat entschieden, dass er einen großen Krieg mit größeren Aussichten auf Erfolg in diesem Jahre führen kann als im nächsten Trakt werde, durch offizielle Kanäle den unmittelbaren Besuch General Ironsides mit einem persönlichen Brief des Premiers und von Ihnen an Herrn Hitler vor. Darum empfehle ich, dass ich beaufzuschlagen. Wenn dieser Vorschlag angenommen würde, sollte die Möglichkeit des Besuches Mitte dieser Woche erreicht werden. Solch eine Besprechung zwischen Soldaten, wie ich es meine, die alle ihre Karten auf den Tisch legen, ohne zu versuchen einzuschüchtern, würde den endlichen Effekt haben, den Frieden zu sichern. Wenn Hitler noch unmittelbare Lösung des Danzig-Korridor-Problems verlangen sollte, müsste ihm klar gemacht werden, dass dies Krieg bedeutet und wir sollten vorbereitet sein, den Preis zu bezahlen und durchzuhalten bis zum Ende. Aber das Geschehen wird gleich dem Krieg sein, wenn Hitler auf seinen gegenwärtigen Plänen besteht, wie ich glaube. Die Entscheidung wird dann bei ihm liegen und die öffentliche Meinung in der Welt und im Empire wird zu unseren Gunsten stärker sein, wenn diese so gemacht wird. Ich mache diesen Vorschlag mit einem tiefen Gefühl von Verantwortung und voller Erkenntnis der eventuellen tragischen Konsequenzen. Aber ich bezweifle, ob solche Konsequenzen wahrscheinlich kleiner sein werden, wenn der Versuch nicht gemacht wird. Ist es nicht auf jeden Fall weiser, den Bluff Hitlers zu nennen, wenn es ein solcher ist, bevor Ereignisse vorkommen, die das Ergebnis für jede Seite gefährlich machen? Ich muss auch hinzufügen, dass der Erfolg oder das Fehlschlagen sehr stark vom Verhalten der britischen Presse abhängen. Meiner Meinung nach der Kontakt zwischen der polnischen und der deutschen Regierung nicht unterschätzt werden. Überall dem sollte nach, DBFP 7 Nummer 93, Stern in einem Brief vom 21. August an Lord Halifax übermittelt Botschafter Henderson den Eindruck, dass sofort etwas getan werden müsse, wenn man nicht mit irgendeiner Aktion von Seiten der deutschen Regierung konfrontiert werden wolle, welche den Krieg unvermeidlich mache. In diesem Sinne habe er auch den polnischen Botschafter unterrichtet. Dieser sei ermächtigt worden, Göring aufzusuchen, von dem er eine Einladung zur Jagd erhalten habe. Er habe Lipski klargemacht, dass zwar die Danziger Lösung warten könne, doch nicht aufgeschoben werde dürfte, das vollständige Aufhören aller deutschfeindlichen Maßnahmen in Polen. Wie grob in der deutschen Presse diese auch übertrieben würden, und obwohl ich selbst sie dem Staatssekretär gegenüber als Folge der Nazi-Aufstachelung der eigenen Volksgenossen jenseits der Grenze dargestellt hätte, so bleibe doch Tatsache, dass es jetzt wahrscheinlich wenigstens 1.000 Flüchtlinge in Deutschland gibt, dass deutsche Einrichtungen systematisch geschlossen werden, deutsche Arbeiter 262-20 August 1939 entlassen und so weiter und so weiter. Es muss eingesehen werden, dass der Konflikt jetzt über Danzig hinausgegangen ist. Geduld kann Hitler abverlangt werden in Hinsicht der freien Stadt, aber es würde dem entgegengesetzten Zweck dienen, sie im Hinblick auf die Verfolgung der deutschen Minderheit zu predigen. Ich versuche nicht, die Schuld aufzuteilen, sondern Tatsachen festzustellen. Zur Regelung der Minderheitsfrage scheint mir ein direkter und sofortiger Kontakt zwischen Warschau und Berlin wesentlich. Ich sagte dies gestern Abend dem polnischen Botschafter, und ich würde ihm anempfehlen, in Ermangelung Görings um ein Treffen mit dem Staatssekretär, DBFP 7 Nummer 112, nachzusuchen. Stern Lord Halifax schreibt in einem besorgten Brief an Botschafter Ken ARD, falls die endgültige Antwort der polnischen Regierung ungünstig ist, wird eine sehr ernste Situation erzeugt werden. Die Sowjetregierung meint, dass es keinen Zweck hat, die militärischen Besprechungen fortzusetzen, bis eine Antwort da ist. Wenn die Antwort negativ ist, werden die Gespräche mit aller Wahrscheinlichkeit, ich bin überzeugt, dass ein solcher Fehlschlag Hitler ergänzlich scheitern mutigen muss, Zuflucht zum Krieg zu nehmen, in welchem Polen den Anprall des ersten Angriffes ertragen würde. Zweiter. Herr Beck scheint nicht mit dieser Beurteilung einverstanden zu sein und behauptet, dass die Zustimmung Polens zu dem sowjetischen Vorschlag zu einer sofortigen Kriegserklärung durch Deutschland führen würde. Ich sehe die Situation in einem anderen Licht. Wir mögen am Rande des Krieges sein, in welchem innerhalb der nächsten paar Wochen oder sogar innerhalb der nächsten paar Tage Polen das Opfer eines vernichtenden Angriffes sein kann. Wenn Herr Beck denkt, dass er die Wahrscheinlichkeit eines solchen Angriffs nur dadurch abwenden oder vermindern kann, dass er sich der Zustimmung enthält, Hilfe von der Sowjetunion anzunehmen, so glaube ich, dass er sich selbst täuscht, sich dahin durchringen kann, sowjetische Hilfe anzunehmen, sobald einmal ein Krieg begonnen hätte, so ist es nicht klar, warum es nicht zustimmen kann, eine solche Hilfe zu erwägen, wenn der Krieg bevorsteht. Wenn Polen Dritter. Ich würdige voll die Nachteile und Risiken, sowjetische Truppen auf polnischen Boden zu lassen, aber diese Risiken würden doch wohl dem Risiko der Zerstörung der polnischen Unabhängigkeit infolge Ausbleibens ihrer Hilfe, wie auch immer unwillkommen dies sein mag, vorzuziehen sein. Vierter. Die polnische Regierung hat in den letzten Tagen nachdrücklich die Erwünschtheit des frühzeitigen Abschlusses des anglo-polnischen Vertrages betont aus dem Grund, dass dies darauf abzielen würde, das Vertrauen in Europa zu verstärken, aber SMR glaubt, dass die positive Wirkung des Abschlusses des englisch-polnischen Vertrages kaum die negative Wirkung eines endgültigen Zusammenbruches der Verhandlungen mit Moskau aufwiegen würde, die Anstrengungen seiner 263-20 August 1939 Majestät Regierung, eine Friedensfront aufzubauen, können sehr wohl zunichte gemacht werden, falls Polen im augenblicklichen entscheidenden Stadium nicht seinen vollen Beitrag leisten wird. Wahrt werden soll, muss Polen alles tun, zu erleichtern und voll wirksam zu machen. Wenn die polnische Unabhängigkeit bi um die Hilfe, die ihm angeboten wird, 5. Ich werde erfreut sein, wenn Sie diese Betrachtungen Herrn Beck mit allem Ernst unterbreiten wollen. Wir befinden uns in einem hochkritischen Augenblick, in dem seine Entscheidung ein entscheidender Faktor sein kann. DBFP 7 Nummer 91, Stern Außenminister Beck übergab dem britischen Botschafter die negative Antwort Polens. Er habe die Angelegenheit mit dem Marschall erörtert und die Auffassungen der Militärexperten stimmten völlig mit seiner überein. Es sei immer ein feststehender Grundsatz polnischer Politik gewesen, ausländischen Truppen kein Durchmarschrecht durch polnisches Gebiet zuzugestehen. Das gelte für Deutsche wie für Russische. Worostil wolle heute das auf friedliche Weise erreichen, was er 1920 mit Waffengewalt zu erreichen suchte. Beck bat darum, die französische und britische Demarche als striktestes Geheimnis zu behandeln. Botschafter Kennard teilt seiner Regierung mit, dass sie, er und der französische Botschafter, sich alle Mühe gegeben hätten, die polnische Regierung zu überreden. Für die Ablehnung seien auch wichtige innerpolitische Gründe maßgebend. Polen aller Schichten seien besessen von der Furcht vor dem Kommunismus und niemand glaube, dass es möglich sei, von den Russen besetztes Gebiet jemals wiederzubekommen. DBFP 7 Nummer 90, Stern. Der französische Botschafter Nagdia schreibt aus Moskau, dass er angesichts der Schwierigkeiten bei den Moskauer Verhandlungen nicht überrascht sein würde, wenn Deutschland und Italien jetzt der Sowjetunion territoriale Angebote machen würden. Daran könnten sie auch durch die fundamentalen Gegensätze der Weltanschauungen nicht gehindert werden. Freund, 3S111, Stern. Da die westlichen Delegierten keine Zustimmung Polens und Rumäniens zum Durchmarsch vorbringen können, schlägt Marschall Woroschilo die sofortige Vertagung der Sitzung vor. Einen neuen Termin anzugeben, sei vor Eingang der französischen und englischen Antwort unmöglich. Sei diese negativ, so bestünde kaum Chance, überhaupt wieder zusammenzukommen. 264, 20 August 1939. Die westliche Delegation will nunmehr die Sowjets für diese Tatsache verantwortlich machen, worauf Woroschilo erbost antwortet, die sowjetische Militärmission steht auf dem Standpunkt, dass die UdSSR, die mit Deutschland keine gemeinsame Grenze hat, Frankreich, Großbritannien, Polen und Rumänien nur unter der Bedingung unterstützen kann, dass ihren Truppen das Recht des Durchmarsches durch Polen und Rumänien erteilt wird, da sie sonst keine Möglichkeit haben, mit den feindlichen Truppen in Berührung zu kommen. Die sowjetische Militärdelegation kann sich nicht vorstellen, wie die Regierungen und Generalstäbe Großbritanniens und Frankreichs ihre Missionen zu Verhandlungen in die UdSSR senden konnten, ohne ihnen Direktiven zu erteilen hinsichtlich solch Element eher Fragen wie Durchmarschrecht und Operation SMÖG, Freund, BD3S109, Lichkeit Stern. Früh um 2 Uhr wurde das Kredit- und Wirtschaftsabkommen mit der Sowjetunion von den Herren Bebarin und Schnurre unterzeichnet. Adab 7S118 124 127, Stern. Die russische Presse veröffentlicht folgenden Kommentar: Dieses neue Abkommen, abgeschlossen in einer Atmosphäre gespannter politischer Beziehungen, ist dazu angetan, diese Atmosphäre zu entspannen. Es kann ein großer Schritt in der zukünftigen Ausweitung nicht nur der wirtschaftlichen, sondern auch der politischen Beziehungen zwischen der UdSSR und Deutschland sein. Sternbotschafter VD Schulenburg übersendet den Text des sowjetischen Entwurfes für einen Nicht-Angriffspakt. Er wurde unverändert angenommen. Der Reichsaußenminister drahtet Botschafter VD Schulenburg den Text Hitlers Schreiben an Stalin mit dem Ersuchen, ihn sofort Molotow zu überreichen. DB Nummer 67, DB Nummer 81, von Sternbotschafter Lorrain in Rom berichtet in 2 aufeinanderfolgenden Briefen an Lord Halifax: A. Ich glaube, dass folgende Informationen substanziell zutreffend sind: B. Es hat ein wichtiges Treffen zwischen dem König Mussolini und Badoglioci gegeben. Der König ist stark gegen den Krieg eingestellt, Badoglio ebenfalls. Mussolini ist aufgrund dessen und wegen anderer Beweise für die Stimmung gegen den 265-20 August 1939 Krieg nicht nur in den breiten Massen, sondern auch inmitten vieler bedeutender Faschisten wütend und beklagt sich, dass der ganze Entwurf seiner Außenpolitik gelähmt werden wird. C. Czarnö in seiner pro-deutschen Politik ernsthaft erschüttert, klammert sich noch an Hoffnungen eines erfolgreichen Blitzkrieges, aber beginnt einen Krieg mit England im feindlichen Lager zu fürchten. D. Badoglio, Balbo und Grandi sind für ein antideutsches Bündnis und gegen den Krieg.